selber aufhöre, dann bin ich ja sozusagen in der Pflicht anzufangen. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Durch den Lesekreis, der sich da an der Uni zu dem Buch gebildet hat, bei dem ich der Mitverfasser bin, eben das Buch Das Proletariat, das ist jetzt vor 8 Jahren erschienen, hat sich, was die Entwicklung in Deutschland betrifft, als meines Erachtens ziemlich prophetisch erwiesen. Wie die Lage heute ist, war sie damals noch gar nicht ganz. Aber das kommt im Folgenden. Also das Thema Proletariat, auch da muss ich sagen, ich selbst hätte mich nicht getraut, an die Universität zu gehen und Proletariat anzukündigen. Das haben halt die Organisatoren sich getraut. Das Thema, der Einladungstext geht ja ein bisschen darauf ein und spielt ein bisschen damit, oder das Wort ist dermaßen antiquiert, dass man eigentlich mehr mitleidiges Lächeln erntet, wenn man zu diesem Gegenstand sprechen will, als dass man groß Feindschaft oder Gegnerschaft provozieren würde. Marx, der alte Satz von Marx, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, der ist dermaßen Geschichte. Gehört ins 19. Jahrhundert, hat vielleicht im 20. Jahrhundert noch viele bewegt, aber inzwischen ist es alles dermaßen tot, dass eben die Leute auch jetzt, wie das Flugblatt verteilt worden ist zur Werbung, die Leute sagen, gibt's doch gar nicht mehr. Wenn dann allerdings, war ja immerhin ein kleiner Scherz, wenn dann allerdings mal ein Politiker aus vollkommen anderen Gründen und in vollkommen unpassendem Zusammenhang das Wort Kommunismus fallen lässt, wie die Gesine Lötsch eben vor 2 oder 3 Wochen, dann fällt die ganze Republik über sie her und fordert Widerruf. Das Wort selbst, ruhig genommen in der historischen Bedeutung, die man kennt, das Wort Proletariat, es steht für eine gesellschaftstheoretische Diagnose und damit für den Gegenstand der Diagnose einen Stand, eine Klasse, eine soziale Klasse, von der man sagt, mit dem Wort Proletariat, von der man behauptet, dass sie in dieser Gesellschaft kein Teilhaber des Wohlstands ist, sondern bloß Mittel des Wohlstands anderer. Dass sie fürs Arbeiten da sind, arm sind und arm bleiben. Eine Klasse, die, wieder so ein Marx-Zitat, nichts zu verlieren hat als ihre Ketten. Eine Klasse, von der gesagt wird, sie arbeiten und was sie an Geld verdienen, müssen sie immer gleich wieder ausgeben für die Lebensmittel, sodass ihr Verdienst nie dazu reicht, sich aus der Lage, für andere Leute arbeiten zu müssen, befreien zu können. Darin steckt die Behauptung, diese Klasse hat, wenn sie ihre Lage objektiv betrachtet, allen Grund, das gegebene Wirtschaftssystem abzulehnen, umzustürzen und die notwendige Arbeit selber zu organisieren und unter sich so zu verteilen, dass man mit dem geringsten Aufwand sich das bequemste Leben sichert. Und noch was steckt in der Behauptung, Proletariat, immer noch die Erinnerung an die Seite, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Diese Mannschaft hat auch die Macht dazu, die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, zu kippen und durch was anderes zu ersetzen, anders als andere Leute, denen was nicht passt, haben sie, die mit ihrer Arbeit den Reichtum der Gesellschaft reproduzieren und die Macht über sich, die Macht des Kapitals über sich reproduzieren, sie hätten auch die Macht, den Laden zu kippen, wenn sie das zweckmäßig und interessant finden würden. Soweit die alte Theorie, an die sich mehr oder weniger vollständig jeder erinnert fühlt, wenn er das Wort Proletariat hört. Das ist diese Klasse, diese Unterklasse, ausgeschlossen vom Reichtum, Diener des Reichtums. Aber wenn sie böse wird, mächtig genug, den ganzen Laden zu kippen. Das alles soll es nicht mehr geben. Und da ist ja auch was dran. Es geht jetzt darum, dass man sortiert zwischen was gibt es wirklich nicht mehr und was gibt es durchaus noch. Was hat sich verändert? Was ist wirklich passiert seit den 1860ern, 1880er Jahren bis zu dem 2010er Jahr? Was hat sich wirklich verändert und was hat sich gar nicht so verändert? Nach der einen Seite, von einem Proletariat ist nichts mehr zu sehen. Das stimmt. Nach der anderen Seite, von der politökonomischen Lage der abhängig Beschäftigten hat sich im Prinzip überhaupt nichts verändert. Und dass sich das auch im Lebensstil, im Aussehen, im Konsumniveau, sogar in dem, wie alt die Menschen werden, niederschlägt. Das weiß auf der anderen Seite auch wieder irgendwie jeder in dieser Gesellschaft. Du gehst in die U-Bahn und siehst den Leuten an, wie sie ökonomisch dastehen. Ob sie arme Leute sind, ob sie verbraucht sind oder ob sie halt proper sind und zu denen gehören, die irgendwie den besseren Teil in der Gesellschaft erwischt haben. Es weiß doch jeder. Also das ist die andere Seite. Einerseits das Proletariat als diese sich wehrende, böse, die Gesellschaft bedrohende Klasse ist wirklich tot. Aber die politökonomischen Bestimmungen der Existenz, wegen der früher mal welche böse geworden sind, die haben sich um überhaupt nicht so sehr viel geändert. Wie sie sich geändert haben, davon soll dann die Rede sein. Aber das ist die andere Ecke. Man betrachtet die Gesellschaft, man liest die Zeitung, man verfolgt das Geschehen und eigentlich muss man sagen, 3/4 dessen, was die Zeitung bewegt, was die täglichen Debatten und Kontroversen im Land sind, sind Derivate dessen, dass die große Mehrheit des Volkes ökonomisch gesehen Proletariat ist. Ich will mal ein paar Beispiele ins Feld führen, um darauf hinzuweisen. Von der Lohnarbeiterklasse und ihrer Lage redet kein Schwein mehr. Aber, dass es bei uns Armut gibt, 12-15% der Bevölkerung, ist selbstverständlich. Natürlich denkt bei Armut dann wieder jeder, ja, das sind die, die nichts verdienen. Das sind die Leute, die keine Arbeit haben. Man denkt sozusagen, wer Arbeit hat, ist ja fein raus. Der gehört nicht zu den Problemmenschen. Aber die, die keine haben, die sind blöd dran. Nur, wen trifft es, keine Arbeit zu haben? Halt die Mitglieder dieses Kollektivs, die darauf angewiesen sind, als Unselbstständige Arbeit in fremden Diensten zu verrichten. Wer fällt in Armut? Ja, wer halt nichts besitzt außer seiner Arbeitskraft und die gerade mal nicht verkaufen kann. Es gibt Armut, die wird nicht als Zeichen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, genommen. Die wird nicht genommen als Zeichen, dass die Menschen halt Proletarier sind. Aber Aber sie ist nichts anders als die Wirkung von diesem Umstand. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Es ist fast zum Lachen. Es gibt das Argument, in Deutschland ist die Armut wird bei uns durch Armutsrisiken begründet. Wer sich da auskennt, wer mal Armutsforschungsbericht gelesen hat, da gibt es Armutsrisiken. Und das größte Armutsrisiko ist Kind. Ein Kind geht gerade noch, mehr, zwei, drei sind die größten Gründe der Armut im Land. Das lässt man so durchgehen. Armutsrisiko Kind. Man hat quasi eine Ursache für die Armut benannt. Wer keine Kinder hat, ist fein raus. Aber wer natürlich Kinder hat, ist ganz schnell arm. Tja, warum? Offensichtlich sind die Lohneinkommen so niedrig, dass man halt gerade einen Menschen davon gut über die Runden bringt. Gut oder nicht so gut. Kaum hat der Frau und Kind zu ernähren und die Frau arbeitet nicht selber, geht's schon nicht mehr. Also wer wirklich Geld hat, für den ist ein Kind kein Armutsrisiko. Nur für arme Leute ist ein Kind ein Armutsrisiko. Dann ist es aber auch wieder lachhaft zu sagen, das Kind wäre der Grund der Armut. Dann ist halt das Lohneinkommen der Grund der Armut, in dem schon eingeschlossen ist, dass man sich Kinder eigentlich nicht leisten kann. Dann wieder ganz andere Ecke. Gesellschaftliche Probleme. Schulversager, PISA-Studie, unsere Schulen entlassen nach 8 bis 10 Jahren Unterricht Leute, die kaum lesen und schreiben können. Soll ja ein besser geworden sein im letzten Jahrzehnt. Wieder ein ganz anderes Feld. Kein Mensch sagt, das sieht man, das sind die Phänomene einer Klassengesellschaft. Aber was ist es? Es ist eine Wirkung davon, dass die Schule die Institution ist, an der die Lebenschancen in einer sauhierarchischen Gesellschaft verteilt werden. Dass die Schule die Institution ist, in der die Jugendlichen schon als Kinder sich in Konkurrenz bewähren müssen zu anderen und an den Maßstäben des Lehrplans, am Stoff beweisen müssen, dass sie zu den Geschickteren gehören. Weil dort über eben die Lebenschancen später am Arbeitsmarkt entschieden wird. Und daran, an dieser Messlatte, sortieren sich dann die Kinder. Und dann sind die einen die, die bewähren sich dran und bekommen dann auch ihre Bestätigung und ihr, wie man so sagt, Selbstbewusstsein, ihren Stolz. Ich bin begabt, ich gehöre zu den Schlauen. Und die anderen erfahren dort ihre ersten großen Misserfolge im Leben und wehren sich psychologisch. Weil das haben sie ja gelernt, dass man stolz auf sich sein soll und darf. Diesen bürgerlichen Blödsinn haben sie alle geschnallt. Dass man ein positives Verhältnis zu sich haben muss und dass man quasi an sich glaubt, ist das Wichtigste. Das ist die größte Produktivkraft, die man so besitzt. Und wenn die Schule ihnen den Glauben an ihre Potenz nimmt, dann werfen sie ihr Interesse auf was anderes und dann bewähren sie sich in Konkurrenz, dann suchen sie sich zur Konkurrenz andere Felder, in denen sie sich bewähren. Sie prügeln sich. Oder sie machen Videospiele und sind da besser als andere. Oder sie machen Breakdance und sind da besser als andere. Jedenfalls, sie sagen der Schule Ade und kümmern sich nicht mehr drum, weil die ihnen das Recht auf einen Stolz auf sich selbst vorenthält. Jetzt haben wir ein ganz anderes Feld der Gesellschaft, die Schulen. Keiner ist bereit, so schnell zu sagen, ja, ja, das hängt mit der Klassengesellschaft zusammen. Aber das, was als Schulprobleme existiert, hat keine anderen Gründe, als dass es eine Schule für eine Klassengesellschaft ist. Noch ein anderes Feld, wieder ganz woanders angefangen. Wir kriegen in der Zeitung mitgeteilt, die Krankenkosten laufen davon. Da wird auch erläutert, das kommt davon, dass die Menschen immer älter werden und außerdem die Medizin immer mehr kann. Und in der Medizin die Steigerung ihrer Künste gar nicht zur Verbilligung der Leistungen führt, wie sonst in der Industrie. Ja? Die Steigerung der Produktivität führt immer zur Verbilligung des Produkts. Bei der Krankenversorgung ist es anders. Da führt die Steigerung der Potenzen der Medizin dazu, dass immer mehr davon gebraucht wird, weil die Leute immer älter werden und immer mehr Krankheiten kriegen. Könnte man sagen, naja, schön, wenn es von der guten Sache immer mehr braucht, muss man halt immer mehr dafür bezahlen. Wenn man immer mehr Autos, wenn die Autos immer mehr können sollen, bis hin dazu, dass sie selber fahren oder zum Beispiel selber bremsen auf der Autobahn. Wenn die immer mehr können sollen, muss man ja auch immer mehr dafür bezahlen. Na und, zahlt man halt mehr dafür, wenn von dem Gebrauchswert mehr gebraucht wird, muss man halt mehr dafür ausgeben. Wo ist das Problem? Und selbstverständlich, es geben ja auch alle, die sich's leisten können, immer mehr für die Krankenversorgung aus. Dass das ein gesellschaftliches Problem ist, kommt nicht davon, dass die Krankenversorgung immer teurer wird. Das werden andere Sachen auch, wenn man von ihnen mehr haben will. Größere Häuser, größere Wohnungen, die werden auch teurer. Krankenversorgung wird ein gesellschaftliches Problem deswegen, weil hier eine Versorgung an einer Stelle sein soll und marktwirtschaftlich erbracht werden soll. Aber eigentlich nicht marktwirtschaftlich bezahlt werden kann. Von einem großen Teil derer, die diese Versorgung brauchen. Nur deswegen, weil die Leute arm sind, gibt es das Problem, dass Krankenkosten davonlaufen und man da eben nicht sagt, wie bei allem anderen, das teurer wird. Dann muss man es halt bezahlen, wenn es teurer wird. Oder man kauft da halt keinen Touareg, wenn es da nicht leisten kannst. Dieser Punkt, kauf das halt nicht, wenn du das nicht leisten kannst. Das ist die wahre marktwirtschaftliche Antwort. Und die soll an der Stelle nicht sein. Krankenversorgung soll allgemein zugänglich sein. Und das schafft das Problem der Unbezahlbarkeit der Kassen. Mit dem Zusatz dann noch, aber das ist praktisch erstmal nur ein Unterpunkt zu dem ganzen Thema, mit dem Zusatz, dass bis dato in Deutschland die Unkosten für die Krankenversorgung aufgebracht worden sind, einerseits aus dem über lauter Abzüge vom bezahlten Lohn. Also der Versicherte muss einen Krankenkassenbeitrag zahlen. Und der war bisher berechnet zur Hälfte, und das, wenn es jetzt ungefähr 15% sind, dann ist es ungefähr 7,5, berechnet, 7,5 werden abgezogen vom bezahlten Lohn und 7,5% werden aufgeschlagen auf den vom Unternehmer kalkulierten Lohn. Also es wurde bisher als Lohnerhöhung, also wenn sich die Krankenkosten verändern, dann hatte das immer den Effekt, es gibt eine Steigerung, sagen wir um 1%, dann muss der Lohn, den der Unternehmer zahlt, um einen halben Prozentpunkt erhöht werden und der Abzug, den die Arbeitnehmer zu tragen haben, steigt auch um einen halben Prozentpunkt. Und diese Regelung wird jetzt schon seit 10 Jahren in Deutschland angegriffen, als das kann man dem Kapital nicht zumuten. Dass bloß weil die Leute immer mehr Krankenversorgung brauchen und weil die immer teurer wird, der Lohn steigt. Und das ist der Grund, warum die Kassen immerzu in diese Engpässe hineinlaufen. Man kann die Preise nicht erhöhen, weil sie den Lohn erhöhen würden. Und insofern sie den Lohn erhöhen würden, würden die Unkosten des Geschäfts in Deutschland steigen. Und das darf nicht sein. Also ich komme von drei Ecken her, aber es ist wirklich keine Kunst. Man könnte die Rentenproblematik noch nehmen, man könnte die Housing, die Wohnungsfrage nehmen. Du kannst von allen Ecken und Enden rankommen. Die Gesellschaft kennt viele Themen und viele Probleme. Im Grund haben sie alle den Kern in dieser Frage. Der große Teil der Bevölkerung ist zu arm für die notwendigen Versorgungen, die er braucht. Und auch das Werbeflugblatt hat den Gedanken ja aufgegriffen. Und zu all dem kommt dazu, dass unsere Gesellschaft, die sich nie als Klassengesellschaft benennen lassen will, dass unsere Gesellschaft, die deutsche Regierung, wirklich damit angibt, wie außerordentlich gut sie aus der Krise gekommen ist. Dadurch, dass sie es geschafft hat, in Europa und praktisch einzig in Europa, die Löhne zu senken über ein Jahrzehnt. Gestern steht in der Zeitung, seit 2004 wäre jetzt das erste Mal wieder der Lohn gestiegen im letzten Jahr. Und zwar um 1%. Und das nur dadurch, dass die Kurzarbeit weniger geworden ist und die Leute mehr gearbeitet haben. Also auch da, die haben nicht mehr für die Arbeit gekriegt, sondern die waren länger drin. Die andere Seite, ganze Gesellschaften, ganze bürgerliche Nationen schiffen ab, Griechenland, Portugal, in Europa. Ganze Staaten scheitern daran, dass sie zu viel Volkswohlstand zugelassen haben. Niemand behauptet, dass es den Griechen gut gegangen ist vorher, aber zu gut gegangen ist es ihnen. Zu gut für die ökonomische Rolle, mit der Griechenland sich am kapitalistischen Weltmarkt hätte behaupten können. Ja, da gibt es die Vorwürfe, diese Länder sind mit der Eurogründung, haben sie Kredit genossen und die haben es zugelassen, dass dort die Löhne steigen und der Ertrag des Kapitals aus der Arbeit nicht entsprechend gestiegen ist. Dann gehen ganze Länder zugrunde, wenn sie die Klasse, die für ein Reichtum zuständig ist, nicht knapp genug halten. Also das war jetzt mal ein Blick in die Welt. Das Proletariat gibt es nicht mehr. Und als zornige Klasse gibt es ja wirklich nicht mehr. Aber die bürgerliche Selbstbetrachtung meint natürlich, und damit gibt es auch das Problem nicht mehr, wegen dessen sich früher mal Proletarier organisiert hatten. Und was ich jetzt zeigen wollte, war, von welcher Seite ich auch drauf blicke, es ist gar keine Kunst, mit ganz wenigen Schritten alles, was an gesellschaftlichen Problemen existiert und kursiert, auf diesen Grund zurückzuführen. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang noch zu sehen, die Probleme, die da so besprochen werden, die gesellschaftlichen Probleme, sind immer die, die die Armut der Arbeiterschaft dem Staat macht. Die Probleme, die die Armut der Arbeiterschaft dem Staat verursacht. Nie die Probleme, die die Produktionsweise den Menschen verursacht. Es gibt einfach die Betrachtung nicht, was mutet diese Produktionsweise den Leuten zu, sondern es gibt dauernd die Betrachtung, die Leute mit ihrer Armut, mit ihrer Reproduktionsunfähigkeit, mit ihrer Krankheit machen dem Staat lauter Schwierigkeiten. Die müssen bewältigt werden. So herum allerdings, in der Form, denen ihre Armut macht uns Schwierigkeiten, braucht Verwaltung, braucht Regelung, braucht Fonds. In der Form kommt alles zur Sprache und wird in der Demokratie nichts verschwiegen und nichts beschönigt. Wir erfahren, wie krank die Leute sind, noch ehe sie in die Rente kommen. Wir erfahren, mit wie wenig Geld Hartz-IV-Empfänger auskommen müssen. Wir erfahren, wie viele Kinder in Armut aufwachsen. Alles ist statistisch erfasst. Aber nie als, das sind die Wirkungen einer Klassengesellschaft, sondern das sind die Probleme, die der Staat bewältigen muss, weil die Leute ja so arm sind. Was die Lebenslage der Menschen selber betrifft, da weiß man gar nicht, ob man überhaupt eine Verbesserung gegen dem gegenüber dem berüchtigten Manchester-Kapitalismus konzidieren soll. Selbstverständlich sind die Produkte des täglichen Lebens, die Konsumartikel, mit denen die Leute umgehen, heute andere als damals. Selbstverständlich haben die Leute, die Geld verdienen, mehr oder weniger die Möglichkeit, sich ein Auto zu kaufen und nicht mehr wie ihre Großväter nur ein Fahrrad und ihre Großväter, die zu Fuß laufen mussten. Selbstverständlich hat man heute einen Kühlschrank und so weiter und so weiter. Aber da muss man ja auch mal umgekehrt sagen, das wäre ja auch ein Wunder, wenn nach 150 Jahren Produktivitätsfortschritt, der vielleicht 1 zu 1000 ist gegenüber 1850. Wenn da quasi, wenn die Leute heute mit demselben Konsumumkreis zurechtkommen müssten wie die damals, muss man denken, nicht mal 100 Jahren, ich glaube, ja gut, doch vor 150 Jahren. Vor 150 Jahren hat es einen Bauern gebraucht, um einen Städter zu ernähren. Da waren 50% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Heute braucht es 1% der Bevölkerung in der Landwirtschaft oder 2% der berufstätigen, der erwerbstätigen Bevölkerung. 2% ernähren 98. Also von 50 zu 50 auf 2 zu 98, nur in der Landwirtschaft. Und bei all dem kommen Lebensverhältnisse raus, wo die Leute heute immer noch ihr Wochenbudget zusammenrechnen müssen oder ihr Monatsbudget zusammenrechnen müssen und schauen müssen, dass sie am Ende des Monats noch mit dem Geld auskommen. Ja, wenn man die Hartz-IV-Debatten nimmt, da gibt es die Diskussion, die SPD klagt die CDU an, sie habe das Geld für die heiße Dusche vergessen in der Berechnung. Muss man sich mal vorstellen. In dem Land wird den Leuten vorgerechnet, wie oft sie sich heiß duschen dürfen. Und es wird glatt, so human sind wir, konzidiert, ja, alle 2 oder 3 Tage muss eine heiße Dusche möglich sein. Alkohol nicht. Alkohol ist das schutzunwürdige Konsumprodukt. Den kriegen die Hartz-IVler nicht. Aber duschen ja. Wenigstens alle paar Tage. Und das heute bei der Produktivität. Also was hat sich geändert? Es hat sich ja was geändert. Nur meine Behauptung ist, nichts geändert hat sich in der politökonomischen Rolle, die diese Leute spielen. Sie sind abhängig Beschäftigte, sie arbeiten für Geld und sie kriegen das Geld nur unter der Bedingung, dass der, der es zahlt, der Arbeitgeber, damit reicher wird. Nur unter der Bedingung, dass sie den bereichern, können sie ihr Notwendiges verdienen. Dieses Grundmuster, da hat sich kein Deut dran geändert, gar nichts. Das ist das Prinzip der Wirtschaft heute wie gestern. Und da merkt man auch, Proletariat in der Hinsicht, in der Bedeutung, ist viel weiter zu fassen, als was man mit dem Wort Prolet meint. So quasi der unkultivierte, grobe Arbeiter. Nein, modernerweise ist dann schon auch der Ingenieur, der bei Siemens arbeitet, ein Lohnabhängiger, der sein Leben nur verdienen kann, wenn er die Aktionäre von Siemens bereichert. Wenn seine Arbeit nötig und nützlich ist, damit die aus ihrem eingesetzten Kapital eine größere Geldsumme machen. Daran hat sich gar nichts geändert. Geändert hat sich das, was in den Sozialkundebüchern als steht in der Formel. Also es wäre jetzt der zweite Punkt. Ja, der erste Punkt war, schauen wir doch mal in die Welt, das Proletariat soll es nicht mehr geben. Aber es gibt lauter Probleme, die davon kommen, dass es sowas gibt. Der zweite Punkt ist, was haben wir, Überschrift? Vom Proletarier zum Bürger. Da hat sich ja wirklich was verändert. In den Sozialkundebüchern steht es eben so drin. Ja, das ist unsere gute neue Zeit. Die Proletarier, die einstigen Proletarier, rechtlos, aus der Gesellschaft ausgeschlossen, quasi in einem Unterbau der Gesellschaft eingesperrt, in der zur guten Gesellschaft nie zugelassen. Diese Proletarier, die sind heute vollberechtigte Staatsbürger. Und man muss es zugeben, so ist es auch. Was das Selbstlob der Sozialkundebücher meint, dem muss man allerdings widersprechen. Nämlich meinen tun sie, und damit, dass die Arbeiter, dass der vierte Stand, wenn man mit den alten Vokabeln kommen will, dass der vierte Stand voll politisch anerkannt ist, dass damit auch schon alles erledigt und abgegolten ist, was die Proletarier materiell zu beklagen und zu fordern hatten. Die politische Anerkennung dieser Klasse ist wirklich passiert. Aber das ist ja gerade der Witz. Diese Reproduktionsquelle, diese Form von Erwerb wird in dieser Gesellschaft von der Obrigkeit als vollwertig anerkannt. Nicht abgeschafft, nicht korrigiert, sondern anerkannt. Ja, Ex-Proletarier, auch eure Erwerbsquelle verdient den Schutz des Eigentums. Auch eure Erwerbsquelle verdient, dass das Recht definiert, worauf ihr Anspruch erheben könnt und worauf nicht. Wie bei denen, die was Richtiges besitzen auch. Dass die Lohnabhängigen letzten Endes in Sachen Eigentum immer bloß sich selber besitzen. Dass sie eben relevantes Eigentum, wirtschaftlich verwendbares Eigentum nicht haben. Das macht sie ja aus. Das treibt sie ja in die Personalbüros der Firmen. Dass sie einen Erwerb nötig haben und gar kein Vermögen besitzen. Das macht nichts. Vorm Recht sind alle Menschen gleich. Ob sie was haben oder ob sie nichts haben. Das Recht behandelt sie alle als Eigentümer. Dieser Fortschritt, der ist wirklich passiert. Auch das Eigentum des Proleten ist geschützt. Auch seine Ansprüche sind in rechtliche Form gegossen. Wenn man so reden will, der Kampf um Rechte, den Linke immer wieder auf die Fahnen schreiben, der Kampf um Rechte war verdammt erfolgreich. 100 Jahre Kampf um Rechte und heute gibt es lauter Arbeiterrechte. Nur, was ändern Arbeiterrechte an der ökonomischen Existenz des Lohnarbeiters? Nix. Sie gießen genau diese Existenz in die vom Staat geschützte Form. Die Staatsmacht in der Form der Rechte stellt sich hinter diese Erwerbsarbeit, diese Form des Erwerbs und regelt, was sie beanspruchen kann und was nicht. Heute ist alles geregelt. Ja, die Anarchie des Manchester-Kapitalismus ist vorbei. Der Zustand, dass die Fabrikern machen können, was sie wollen, ja, oder wie die Gewerkschaft heute sagen würde, der Herr-im-Haus-Standpunkt, der ist wirklich abgeschafft. Nein, die Unternehmer unterliegen in der Benutzung ihrer Arbeitskräfte dem Recht. Dafür ist gesorgt. Der Arbeitstag, wie lange er dauert, ist Gegenstand rechtlicher Regelungen. Das war die große Errungenschaft der frühen Gewerkschaftsbewegung, der 8-Stunden-Tag. Das Recht regelt's und sagt, ihr dürft die Leute nicht endlos beschäftigen. Das Recht weiß aber gleichzeitig, dass unflexibel sein an der Front die Geschäfte behindert. Also macht man Schranken, die ganz schnell wieder zu überwinden sind vom Arbeitgeber, wenn sich's für ihn lohnt. Man macht die Schranke 8-Stunden-Tag und sagt, und wenn's die Leute doch länger haben willst, dann zahlst du Überstundengeld. Wenn sich's lohnt, kann man's machen. Und auch das ist inzwischen Vergangenheit. Inzwischen ist die Arbeit, die Verfügung der Firmen über die Arbeitszeit der Leute dermaßen flexibilisiert, dass die Leute praktisch einen festen Lohn kriegen. Und wie viel dafür, wie lange sie dafür wann zur Verfügung zu stehen haben, das regelt die Firma autonom. Im Grunde gibt es längst wieder die Demontage des 8-Stunden-Tags. Es gibt längst wieder den Zustand, wo die Firma sagt, morgen brauche ich dich, übermorgen brauche ich dich nicht, übermorgen brauche ich dich 10 Stunden und so weiter. Und die Leute haben ihr Leben danach einzurichten. Und dann führen sie Arbeitszeitkonten, wo sie, wie lang sie arbeiten oder wie kurz sie arbeiten, das wird, macht sich auf die Bezahlung überhaupt nicht mehr bemerkbar. Ganz ideell wird ein Buch geführt und in Jahren oder Jahrzehnten, manchmal übers Arbeitsleben hinweg, wird das Arbeitszeitkonto bewirtschaftet. Ja, man kann übrigens auf die Weise sagen, die Arbeitnehmer kreditieren den Arbeitgeber ewig mit Lohn, den der nicht auszahlen muss, weil sie ein Konto haben. Bis dann mal wieder eine Krise ist und das Kapital mit den Leuten nichts anfangen kann, dann sagen die Firmen, naja, ihr habt ja ein Konto. Dann lösen wir mal euer Konto auf. Dann kriegen sie Lohn weitergezahlt. Und die Ansprüche, die sie damals erworben haben, werden jetzt verbraucht, dann, wenn die Firma es brauchen kann. Also, es ist alles rechtlich geregelt. Aber die Regelungen sind welche, die natürlich darauf Rücksicht nehmen, dass die Rolle des Lohnarbeiters, dass die Rolle der flexibel einsetzbaren, jederzeit verfügbaren Workforce, dass die natürlich nicht beschädigt wird durch die rechtliche Regelung. Na, zweiter Punkt, alles ist geregelt, vieles ist verboten. Gefahren am Arbeitsplatz werden verboten, mit Strafen belegt. Diskriminierung wird verboten. Selbstverständlich wird verboten, dass die Leute, wenn sie arbeiten, das Geld dann nicht kriegen, auf das sie ein Recht haben. Und auch da merkt man wieder, die Regelung ist eine Sache, aber was sie wert ist, ist eine andere. Die Regelung will und soll ja die Abhängigkeit der Menschen von ihren Arbeitgebern, die sie beschäftigen, nicht zurücknehmen oder korrigieren. Die Abhängigkeit bleibt erhalten. Und deswegen ist jedes Recht, das den Arbeitnehmern vom Staat eingeräumt wird, ganz unmittelbar und ganz schnell ein Konkurrenznachteil des Arbeitnehmers um Nachfrage nach seinen Diensten. Es gibt Betriebswirtschaftslehrer, also Uniprofessoren in Betriebswirtschaft, die vertreten schnurstracks die These, und da ist ja was dran, jedes Schutzrecht der Arbeitnehmer ist eine Beschädigung der Konkurrenzmöglichkeiten eben dieser Arbeitnehmer. Ich habe das sicher schon mal gehört in der Form, die Gewerkschaften fordern einen Mindestlohn, das ist eine Freiheitsbeschneidung, das verbietet Menschen, sich billiger anzubieten. Es nimmt ihnen die Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen, es nimmt ihnen die Möglichkeit, am Arbeitsleben sich zu beteiligen, es nimmt ihnen die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Was sie gerne machen würden, sie würden sich billiger anbieten. Das ist ja klar, und die Gewerkschaft macht es kaputt. Dann gibt es den Mutterschutz. Es gibt einen Mutterschutz. Frauen, die Kinder kriegen, müssen, ich weiß nicht, 7 Wochen vor der Niederkunft von der Arbeit freigestellt werden. Und dann gibt es Regelungen und Regelungen. Wenn jemand eingestellt wird, hütet sich die Frau zu sagen, ja, ich habe vor, Kinder zu kriegen. Denn wenn sie sagt, dass sie womöglich dieses Schutzrecht in Anspruch nimmt nächstens, hat sie einen Nachteil bei der Bewerbung gegenüber anderen Bewerbern, männlichen oder Frauen, die sagen, nein, Kinder kriegen ist meine Sache nicht. Das ist, was ich zeigen wollte mit, alle Schutzrechte sind sofort Diskriminierungen des Konkurrenten, sind sofort Diskriminierungen des Bewerbers. Noch ein Beispiel, bloß wenn es schwerfällt, es zu verstehen. Ein Betrieb ordnet Überstunden an. Und in einem gewissen Umfang ist es auch schon wieder vertraglich geregelt, das darf er. Und irgendwann darf er nicht mehr. Dann könnte der Arbeitnehmer sagen, und manche tun's: So, du hast dein Kontingent ausgeschöpft, ich habe schon genug Überstunden gemacht, jetzt ist Schluss. So jemand empfiehlt sich natürlich bei der nächsten Entlassungswelle als einer, der sich nicht total für die Firma einsetzt. Ein anderer, von dem man nie so Widerworte hört, ist in der Konkurrenz um den Arbeitsplatz das bessere Angebot an die Unternehmer. Und wenn die Abhängigkeit nicht beseitigt wird, und die soll ja nicht beseitigt werden, dann gibt es jede Menge Rechte und die Leute hüten sich, sie in Anspruch zu nehmen, weil sie sich damit schädigen. Ich will die zwei, drei großen historischen Schritte, die damit auch unmittelbar Fehler der Arbeiterbewegung sind, nennen, die es gebraucht hat zu diesem Fortschritt. Pardon, es wird warm. Die Schritte. Womit geht's los? Historisch haben die Arbeiter in diesem berühmten Manchester-Kapitalismus, und da hat es ja deutsche und französische Pendants dazu gegeben, historisch haben sie eben das schrankenlose Recht der Arbeitgeberseite, mit den Leuten umzuspringen, wie es dem Arbeitgeber nützt, erlebt. Und den schrankenlosen Schutz, den dieser Standpunkt durch die Obrigkeit genossen hat. Sie haben gelernt, diese Produktionsweise zwingt uns zwar, für Geld zu arbeiten, damit wir leben können, aber wir können davon nicht leben. Das waren die Jahrzehnte und die Ära, wo die Leute dann auch bloß 40 und 45 Jahre alt geworden sind. Sie haben sich gewehrt. Das ist die Geschichte, die man immer noch lesen kann mit dem Weberaufstand und mit den eben Streiks, von denen da der Marx schon erzählt und so. 1850 rum, da ist sich gewehrt worden. Sie haben sich gewehrt. Und die Gegenwehr, am Anfang ununterscheidbar zwischen, das ist ein Aufstand, um die Lohnsklaverei abzuschütteln, wenn man mal so ein altes Wort benutzt. Es war ununterscheidbar davon, aber es war, kaum ließ sich es unterscheiden, ist auch klar unterschieden worden, ein Kampf nicht gegen den Lohn, sondern ein Kampf dafür, dass man vom Lohn leben kann. Der erste Schritt schon, ist ein Abweg. Es ist ein Unterschied, ob ich bemerke, von was für einem gegensätzlichen Interesse ich abhänge. Und das mussten die alten Proletarier, die sich dazu gewehrt haben im 19. Jahrhundert, die mussten das merken. Die ziehen uns das letzte Hemd aus, wenn man sie lässt. Die saugen uns aus und schmeißen uns weg, wenn wir ausgesogen sind. Die machen uns kaputt. Deren Interesse ist feindlich gegen unseres. Das haben Sie ja auch bemerkt. Aber Ihr Kampf galt gleich dem Ziel, ich möchte einen Lohn, von dem ich leben kann. Ihr Kampf galt nicht dem Ziel, die Macht, die einem so feindlich gegenübersteht, kaputt zu machen und abzuschaffen. Sondern ihr Kampf galt dem Ziel, vom Lohn leben zu können. Das ist schon im Ausgangspunkt ein total oder ein ziemlich affirmatives Verhältnis. ein positives, bestätigendes Verhältnis zu dieser Erwerbsquelle. Die Leute, die sich wehren mussten, hatten sozusagen den Standpunkt, dass ich eine Erwerbsquelle habe, ist gut. Dass sie so wenig hergibt, ist schlecht. Gegen die Erwerbsquelle ist nichts einzuwenden, bloß dagegen, dass sie so wenig hergibt. Den Schritt, Leute, die gibt so wenig her, weil sie so ist, wie sie ist. Dass sie so wenig hergibt, liegt an ihrer Eigenart. Das ist nicht eine Fehlkonstruktion, das ist nicht ein Defizit gegenüber der Lohnarbeit, sondern das ist die Natur der Lohnarbeit, dass sie so wenig hergibt. Das wollte der Marx den Leuten auch damals schon beibringen und ist auch damals schon mehr oder weniger gescheitert. Es ist kein Fehler der Lohnarbeit, dass sie so wenig hergibt, sondern es ist ihre Eigenart. Der Kampf galt dem Lohn, von dem sich leben lässt. Ziemlich ununterscheidbar war das von einem Aufstand, auch deswegen, weil die Staatsmacht ja unmittelbar parteiisch für die Fabrikern und Schlotbarone gewesen ist. Die Staatsmacht hat alles Aufbegehren niedergeschlagen mit Soldaten, mit Gefängnisstrafen und so weiter, hat Widerstand fertig gemacht. Insofern richtet sich natürlich dann auch jede Gegenwehr unmittelbar gegen die Obrigkeit. So haben die kämpfenden Arbeiter dann einen zweiten Feind gehabt, die Staatsmacht. Und vielleicht in der Staatsmacht sogar den entscheidenden, den mächtigen Feind, den, der ihre Versuche der Gegenwehr immer zum Scheitern verurteilt. Da haben sie gegen den Staat gekämpft, aber auch da, wie? Eigentlich haben sie der Obrigkeit den Vorwurf gemacht, sie sei verbündet mit den Schlotbaronen. Sie sei parteiisch nur für einen Teil der Bürgerschaft, parteiisch für den Teil der Bürgerschaft, der vermögend ist. Und die Staatsmacht sei gar nicht die Obrigkeit, die auch an ihre armen Untertanen denkt. Das war der Vorwurf. Und insofern war dann der Kampf gegen die Staatsmacht immer schon gleich einer um sie. Der Kampf gegen die Macht, die den Arbeiter nicht gelten lässt, war ganz schnell einer um einen Staat, der den Arbeiter als vollwertigen Staatsbürger anerkennt. Also dem ersten Standpunkt, man kämpft nicht gegen das Lohnsystem, sondern für einen Lohn, von dem man leben kann, der ist in der historischen Parole verankert, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Da merkt man, in der Parole merkt man total affirmativ zu diesem Tausch zwischen Geld und Arbeit. Die haben nichts gegen den Tausch von Geld und Arbeit. Die sagen, ja, ja, ich gebe Arbeit und du gibst Geld. Und alles, was daran kritikabel ist, ist die zu geringe Relation von Gegenwert für meine Dienste. Dass wenn einer seine Zeit verkauft und dem anderen das Recht gibt, mach draus, was du draus machen kannst, das ist unmittelbar dasselbe wie der andere, der Arbeitgeber dann, setzt den Arbeiter ein, so wie es ihm nützt. Er hetzt ihn, er treibt ihn an. Er setzt ihn an eine Maschinerie, in der er 10-mal so viel produziert, wie er vorher allein mit dem Handwerkszeug produziert hat. All das ist konzidiert, wenn man sagt, ich tausche Arbeit gegen Geld. Und auch, dass der Unternehmer sich bereichert dran, dass der also einen Gewinn einstreicht, dass die Arbeit, die ich leiste, also immer erstmal der anderen Seite zugutekommen muss, eh ein Teil davon mir zugutekommt. Alles das ist unterschrieben, wenn man sagt, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Und nach der Seite des Staates hin war die fordernde Parole Demokratie. Nicht, ich will die Macht zerstören, die mich fertig macht. Nicht, ich beseitige die Gewalt. Die mich in dieser Ordnung zu diesem dienstbaren Dasein zwingt, sondern ich versuche, die Gewalt auf meine Seite zu ziehen. Ich versuche, mir die Gewalt gewogen zu machen. Und die Forderung nach Demokratie, eben nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht, nach dem Nichtausschluss der Arbeiterschaft aus dem Staatsbürgerdasein, die haben sie peu à peu über einige Kämpfe, aber vielleicht vielmehr noch über einige Kriege, in denen die Arbeiterschaft gar nicht gegen den Staat gekämpft hat, sondern für ihn gegen andere Staaten. Nach ein paar solchen Kriegen haben die Arbeiter tatsächlich von der Obrigkeit, die nicht kaputt gegangen ist drüber, die nicht abgedankt hat, die nicht entmachtet worden ist, nach einigen solchen Kriegen haben die Arbeiter tatsächlich von der Obrigkeit konzediert gekriegt, okay, ihr seid auch vollwertige Staatsbürger, ab jetzt gibt es ein allgemeines und gleiches Wahlrecht und jetzt wird das Zensuswahlrecht, wo eben die Stimme am Vermögensstand hing. Die Reichen haben 10-mal so viele Stimmen gehabt wie die Armen und so. Jetzt wird die Ungleichbehandlung der Wählerschaft beendet. Jetzt dürfen die Arbeiter ihr Interesse im Staat auch anmelden. Und tatsächlich, das durften sie und das haben sie gemacht. Die Anerkennung des Arbeiterinteresses hatte natürlich einen Preis. Die Arbeiterschaft muss dann auch die anderen Privatinteressen in dieser Gesellschaft als legitime anerkennen. Demokratie verlangt sofort Toleranz. Demokratie heißt, ihr dürft, auch ihr dürft, die Obrigkeit, und das heißt immer die Gewalt, die politische Macht, die ihre Beschlüsse wirklich verbindlich machen kann für die ganze Gesellschaft, ihr dürft diese Gewalt auch auf eure Seite zu ziehen versuchen. Ihr dürft euer Interesse zum Staatsinteresse zu machen, wie es andere auch dürfen. Aber dafür müsst ihr erstmal anerkennen, dass es legitim ist, wenn es andere auch tun und dass die Interessen der Unternehmerschaft und die Interessen von sonst wem, des Militärs, der Apotheker und der Gebildetenstände und was weiß ich, dass andere Privatinteressen genauso viel Recht haben wie euers. Da muss man sagen, die Arbeiterschaft, die Demokratie wollte, hat das gar nicht für einen Preis gehalten. Die waren der Meinung, ja klar, wir sind ja die Nicht-Anerkannten. Also wollen wir die Anerkennung und dass die anderen, die schon die anerkannten Stände sind, dass die natürlich die anerkannten Stände bleiben, das geht in Ordnung. Dann durften sie, und haben es auch gemacht, ihre Interessen im Parlament einzubringen und den Staat die Gewalt dafür zu gewinnen, dass was die Arbeiter schon als Arbeiter nicht durchsetzen wollen und können gegen die Unternehmer, der Staat wenigstens für sie durchsetzt mit seiner Macht. Nur, wie kriegt man den Staat dazu, dass er die Arbeiterinteressen vertritt, dass er die Arbeiterinteressen zu seiner Sache macht, dass er überhaupt das Sonderinteresse der Arbeiterschaft zum allgemeinen Interesse der Gesellschaft macht? Nun, nur dadurch, dass man dem Staat und den anderen bürgerlichen Interessen erläutert, wie nützlich es für sie ist, auf Arbeiterinteressen einzugehen. Diese Schulung haben die Leute, haben die demokratisch gewordenen Arbeiter sich angetan. Ich erläutere den anderen Ständen und der Obrigkeit, wie nützlich es für sie ist, Arbeiteransprüche zu berücksichtigen. Das ist natürlich eine schöne Ironie. Ausgerechnet der Stand, der mit seinem Interesse immer stört, dessen Interesse eben kein positiver Bestandteil dieser Ordnung ist. Anders als die bürgerlichen Interessen, die Apotheker und die Unternehmer und die Grundbesitzer, die konkurrieren auch miteinander. Aber die verdienen auch aneinander und brauchen einander. Die Arbeiterschaft ist mit ihrem Interesse immer der Störfaktor. Ja, ihr kennt es sicher. Wann ist die richtige Zeit für Lohnforderungen? Antwort: nie. Im Aufschwung dürfen wir den Aufschwung nicht kaputt machen. Wenn die Hochkonjunktur gerade richtig hoch ist, dann ist es gefährlich, denn es könnte kippen. Wenn es dann wieder in die Krise kommt, dann kann man sowieso nicht fordern, weil es ist ja gerade Krise. Das drückt auch was aus. Ja, es stimmt ja auch. Das Arbeiterinteresse ist immer störend. Denn diese Interessen sind kein Bestandteil des Wachstums, sondern die Kosten beim Wachstum. Die Arbeiterinteressen sind die Bremsen des Wachstums. Und wie gesagt, wenn unsere Staaten heute in Europa sich vergleichen, wer kommt denn gut aus der Krise raus und wer kommt denn immer tiefer rein? Da drücken sie das ja aus. Wir haben die Kosten, die das Proletariat dem Gemeinwesen verursacht. Wir haben sie im Griff in Deutschland. Bei uns ist die Arbeit produktiv. Und die Produktivität des Lohnarbeiters, das ist vielleicht ein kleiner Exkurs an der Stelle, müsst ihr mal sehen. Produktivität des Lohnarbeiters, gibt das Wort Arbeitsproduktivität. Und da denkt man immer so konkret, da denkt man, wie viel einer in einer Stunde von einer Sache herbringt. Aber die Produktivität der Lohnarbeiter, die hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, wie viel sie in einer Stunde herbringen. Und die andere Seite ist, wie billig sie für den Arbeitgeber sind. Derselbe Arbeiter, der nichts anders macht als vorher, wenn er 10% weniger Lohn kriegt, ist er 10% produktiver. Die Produktivität, auf die es ankommt, ist genauso gewährleistet durch die Billigkeit des Arbeiters, wie durch den Wirkungsgrad seiner Tätigkeit. Beides zusammen ergibt die Produktivität des Arbeiters. Das ist nicht mehr einfach eine Eigenschaft der Arbeit, die Produktivität, sondern die Produktivität ist eine Geldrechnung. Was kostet die Arbeit und was bringt sie? Die Armut einer Bevölkerung ist eine Produktivkraft der Nation. So, da habe ich jetzt aber mich ein bisschen wegbewegt von meiner Hauptlinie. Die Linie war, wie nutzt denn eigentlich die Arbeiterschaft die Demokratie für ihr Interesse? Jetzt darf sie endlich auch ihre Anliegen einbringen ins Parlament und darauf dringen, dass sie berücksichtigt werden. Und wie geht das? Da war die Rede, ausgerechnet der Stand, der mit seinem Anliegen immer stört, findet, wenn er im Parlament für seine Sache werben will, gar kein anderes Argument, als die Gegenseite zu beschwätzen, wie nützlich es für sie ist, auch die Arbeiteranliegen anzuerkennen. Und vielleicht mal dran denken, wenn man heute hört, die Gewerkschaften fordern Lohn, sagen wir mal 4% oder 6%, und dann sagen sie dazu, und das ist, um die Massenkaufkraft zu stärken. Dann ist das genauso ein Beispiel. Man will was für sich, aber wirbt für das, was man für sich will, mit dem Argument, das nützt der anderen Seite. Die andere Seite hat dann Absatzchancen und die Binnenkonjunktur kommt in Ordnung und so zu. Diese Art Argument bildet die Arbeiter besser aus, lasst ihnen mehr Schulzeit. Dann sind sie dreimal so produktiv wie gestern und das muss doch die deutsche Industrie interessant finden. Mutterschutz, schützt die Mütter, lasst sie von der Arbeit daheim. Das fördert die Arbeitskraft der Mutter später und die Gesundheit der Kinder und davon lebt doch das Land. Da merkt man, wenn Arbeiterinteressen so für sich werben, dann steckt in der Werbung schon die Unterordnung unter das Interesse der Gegenseite. Dann steckt in der Weise, wie der Materialismus dieser Klasse vertreten wird, schon die Anerkennung des Vorrangs, des Gewinns, des Wachstums, der Konjunktur, der deutschen Konkurrenzfähigkeit, der Härte des Euro oder was auch immer. eine ganze lange Liste von nationalen Angelegenheiten, die alle wichtiger sind als der Lebensstandard der Leute. Und die anerkannt sind, wer so, für die, die so argumentieren, der immer anerkannt ist als Vorbedingung dafür, dass auch sie zum Zuge kommen. Und so stehen sie dann auch. Immerzu sagen sie, die Vorbedingungen müssen natürlich erst erfüllt werden, dann, wenn der Aufschwung da ist, dann muss aber auch für die Arbeiterschaft sich auszahlen. Wir hatten im letzten halben Jahr diese Gewerkschaftsaktion, wie hieß es da, im Oktober, November, Herbst. Wie hieß es denn? Die haben schon immer so einen bürokratischen Ausdruck dafür. Herbstaktionen, Herbstaktivitäten, Herbstkampagne. Heißer Herbst, aber dann haben sie noch, das war ihnen dann doch schon zu frech geklungen. Aber jedenfalls, es war irgend so eine Sache wie Herbstaktionen oder so ähnlich. Jedenfalls, und da hat der DGB-Chef Sommer richtig angegeben, mit den Opfern, die die Arbeiterschaft für den Aufschwung der deutschen Wirtschaft bringt. Nicht mit dem Argument, wir waren dumm, wir haben schon wieder uns alles wegnehmen lassen, sondern in vollem Selbstbewusstsein. Wir sind doch die Stützen der Gesellschaft. Wir haben Opfer gebracht. Jetzt zahlen sich unsere Opfer aus für euch. Jetzt wäre es doch bloß fair, wenn wir eine gewisse Berücksichtigung erfahren würden. Und nach dem Muster wird die Arbeiterklasse, die politisch emanzipierte Arbeiterklasse, in die nationalen Anliegen eingebracht. Die politische Emanzipation ist wirklich passiert. Sie sind gleichwertige Staatsbürger. Sie können wählen. Sie könnten sogar Kommunisten wählen, wenn sie wollten. Aber sie können dann doch bloß Leute wählen und wollen das auch, wenn sie schon wählen wollen, die die Erfordernisse dieses Staates verwalten und in ihrer Vorstellung natürlich immer besser verwalten als die, die gerade dran sind. Man möchte gut regiert werden und ordnet das eigene Anliegen dem nationalen Erfolg unter und möchte die Berücksichtigung der eigenen Anliegen als Ausfluss, als Resultat des nationalen Erfolgs, nie gegen ihn. Jetzt ist das eigene Anliegen aber blöderweise so gestrickt, dass was die für sich rausholen können, immer gegen das andere geht. Also, vom Proleten zum Bürger, es war diese Abteilung, politische Emanzipation des vierten Standes, das hat sich verändert. Die Arbeiter sind vollwertige Staatsbürger geworden, ihre Interessen sind, so wie sie zum System passen, Teil des Staatsprogramms geworden. Könnten wir vielleicht auch darüber reden, wie das dann aussieht, aber erstmal lassen wir das auf sich beruhen und gehen noch auf den anderen Punkt. Nämlich drittens, vom Klassenkampf zum Ruf nach Gerechtigkeit. Die Arbeiterklasse löst sich im Volk auf. Jetzt diese These von mir. Was meine ich damit? Ein bisschen habe ich jetzt gerade schon Argumente dafür ausgebreitet. Es sind die Gedanken, dass die Arbeiterschaft die politisch emanzipiert ist, also ihr Interesse vertreten darf, wie als Gegenleistung dafür auch den nationalen Kapitalismus als die ökonomische Heimat von sich anerkannt hat. Sich als, ja, wir brauchen das, wir hängen davon ab. Also wollen wir auch den Erfolg von Staat und Kapital, deutscher Wirtschaft in der Welt und so zu. Sie könnten, wenn Sie wollten, heute wie früher alles lahmlegen, wenn sie der Meinung wären, sie wollen das nicht mehr, das nützt ihnen nichts, wenn sie der Meinung wären, das wäre gegen sie gerichtet. Aber sie haben den Gedanken des Ausgebeutetwerdens ausgetauscht gegen den Gedanken ihrer Abhängigkeit. Das ist deswegen lustig, weil es ist einfach die Umkehrung des Gedankens. Genau das, was empörend ist an den Verhältnissen, dass die besitzende Klasse die Macht hat, den anderen die Lebensbedingungen zu diktieren, den Lohnabhängigen die Möglichkeit, Geld zu verdienen, zu gewähren oder eben zu verweigern. Dass sie, weil sie diese Macht hat, dann auch die Arbeitsbedingungen diktieren kann. Diese Fähigkeit, die Mittellosen zu erpressen, genau das ist an und für sich der Grund, warum man sich empört hat einmal. Diese Fähigkeit, die Mittellosen zu erpressen, ist eigentlich ein guter Grund für Gegnerschaft. Heute ist die Fähigkeit, die Mittellosen zu erpressen, vollkommen anerkannt als, ja, man hängt ja wirklich von denen ab. Also das ist ein lustiger Punkt. Die alten Klassenkämpfer, die mögen jeden Blödsinn gedacht haben. Und bestimmt haben sie nicht viel Richtiges gedacht. Aber die waren über eine Hinsicht waren sie sich sicher. Das Kapital lebt von ihrer Arbeit. Das nutzt sie aus. Das Kapital braucht sie. Und die heutige Arbeiterschaft ist vom Gegenteil überzeugt. Die sind überzeugt, dass sie das Kapital brauchen, dass sie vom Kapital leben. Die sind überzeugt davon, dass sie angeschmiert wären und sind, wenn das Kapital in andere Länder auswandert, wo Arbeit noch billiger ist. Arbeiterschaft heute ist von ihrer Ohnmacht überzeugt. Und die Ohnmacht ist nicht objektiv. Nicht objektiv im Sinn von, dass die wirklich nicht anders könnten. Die Ohnmacht ist aber konsequent. Wenn sie nichts anderes wollen, als von Lohnarbeit zu leben. Was wir jetzt vor uns haben als Arbeiterschaft, ist ein Haufen, der sich seiner Ohnmacht sicher ist. Natürlich, das wird unterstrichen durch das Faktum der Massenarbeitslosigkeit. Das wird unterstrichen durch das Faktum, dass ja tatsächlich das Kapital abwandert nach Polen und China und so zu. Und dann kommt was raus. Dann sagen die, nicht das Kapital braucht uns, sondern wir brauchen das Kapital. Also sind wir in der Not, dem Kapital Gründe zu liefern, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland zu bleiben. Dadurch werden die Lohnbedingungen immer schlechter. Und es sind sie in den letzten Jahrzehnten außerordentlich geworden, und zwar nach vielen Seiten. Nicht bloß und vielleicht noch nicht mal vordringlich nach der Seite des, wie viel Geld gibt es letzten Endes dafür. Obwohl auch das ja ein besonderes Ding ist, dass es, was es zur Zeit, wie das Buch geschrieben worden ist, noch gar nicht gab, einen ausgebauten Niedriglohnsektor, mitten in einem der reichsten Länder der Welt, bei einer Produktivität, eben, ich habe es vorhin mal gesagt, tausendfach so groß wie vor 100 Jahren, gibt es einen Niedriglohnsektor, wo Menschen die ganze Woche arbeiten und nicht genug Geld dafür kriegen, dass sie leben können. Das gehört zu unserer Wirtschaft dazu. Mit der Bereitschaft, sich unterzuordnen, mit der Bereitschaft, die Abhängigkeit anzuerkennen, mit der Bereitschaft, dem Kapital lauter Vorleistungen zu machen, damit es hier bleibt und hier die Leute beschäftigt und Löhne bezahlt. Mit der Bereitschaft hat sich natürlich nichts gebessert. Ist also auch die Unzufriedenheit nicht weniger geworden. Aber sie kriegt einen anderen Gehalt. Die Unzufriedenheit gerät zum Ruf nach Gerechtigkeit. Das ist, worauf ich richtig das will ich dick unterstreichen. Es ist ein ganz anderer Fall, ob ein empörter Haufen sagt, denen zeigen wir es. Mit denen machen wir die Machtprobe. Oder ob Leute um Gerechtigkeit winseln. Der Ruf nach Gerechtigkeit ist eine außerordentlich untertänige Angelegenheit. Denn er richtet sich an die Obrigkeit. Wer soll gerecht sein? Ja, ist von mir kein ganz neues Argument, ich habe schon öfter mal gesagt, aber von gleichgestellten Menschen verlangt man nie Gerechtigkeit. Wer mir nichts zu melden hat, muss gegen mich auch nicht gerecht sein. Das sagt manchmal Urteile gerecht oder so, wenn irgendwer sagt, du bist ein Blödmann und das stimmt gar nicht oder so. Aber im Großen und Ganzen, Gerechtigkeit verlangt man von Leuten, die einem was zu sagen haben. Gerechtigkeit ist eine Forderung gegenüber einer Obrigkeit. Gerechtigkeit ist die Forderung gegenüber einer übergeordneten Macht, die man als solche auch anerkennt. Und was verlangt man von der übergeordneten Macht, wenn man nach Gerechtigkeit ruft? Man verlangt, dass sie nach ihren Maßstäben den Ohnmächtigen, die für sich selbst nicht sorgen können, zuteilt, was sie im Lichte der Obrigkeit verdient haben, was ihnen zusteht, aber nach der Rechnung derer, die zu verteilen haben. Nehmt mal zwei Beispiele. Der eine Beispiel ist, dass es in Deutschland jetzt seit 3-4 Jahren, vielleicht schon mehr, immerzu die Forderung gibt, der Staat möge Mindestlöhne erlassen. Ja, du hörst Gewerkschafter, du hörst sozialdenkende Menschen und die sagen, na ist doch schön, wenigstens ein Mindestlohn. Was ist das, wenn am Schluss sogar Gewerkschaften antreten und sagen, der Staat möge Mindestlöhne erlassen? Ein solcher Beweis der gewollten Ohnmacht. Gewerkschaften machen Demonstrationen und appellieren an die Regierung, sie solle mit Gesetzeskraft Löhne verordnen, die Gewerkschaften nicht aushandeln können oder wollen. So was Absurdes. Gewerkschaften sind mal gegründet worden, weil die Obrigkeit nicht für einen Lohn sorgt. Jetzt sagen die Gewerkschaften, ja dafür können wir nicht sorgen, das muss die Obrigkeit machen. Der Staat soll einen Mindestlohn verordnen, denn wenn er es nicht tut, was uns betrifft, der Lohn fällt immer weiter. Und so ist es ja auch. Ja, die Bundesregierung richtet diese unter Schröder diese Veränderung ein, dass das Arbeitslosengeld immer kürzer nur noch ganz kurz bezahlt wird und dann die Arbeitslosenhilfe nicht mehr existiert und alle Leute sofort in Hartz IV fallen, in ein Niveau, wo keiner bleiben kann und keiner bleiben darf. Und diese Zumutung führt dazu, dass Leute genötigt sind, sich um jeden Preis herzugeben, sich um jeden Preis anzubieten. Und für die Unternehmerschaft aller Sorten ist das natürlich ein Riesenangebot. Wenn die Leute bereit sind, sich zu jedem Preis herzugeben, dann zahlt man eben immer weniger. Mit dem schönen Gag, dass inzwischen Hartz IV zu hoch ist für die Mindestlöhne. Ja, wie es eingeführt worden ist, war Hartz IV eine abschreckend niedrige Grundversorgung. Kein Mensch sollte das für eine Versorgung halten können, auf der er sich ausruht, auf die er sich einstellen kann. Inzwischen sind die Löhne so niedrig, dass Hartz IV höher ist, als was man verdient in gewissen Sektoren des Arbeitsmarkts. Sodass jetzt auf einmal kommen die Politiker wieder und sagen, ja, dann ist ja das Abstandsgebot kaputt. Wer arbeitet, muss mehr kriegen, wer gar nicht arbeitet. Jetzt ist die Grundsicherung zu hoch für die Löhne, die es zu verdienen gibt. Als Wirkung dieser Sorte Grundsicherung. Dann ist es Abstandsgebot, kommt das Abstandsgebot. Eigentlich müsste man jetzt Hartz IV wieder absenken, damit es wieder gerecht wäre, dass der, der nicht arbeitet, weniger kriegt als der, der im Niedriglohnsektor arbeitet. Das tut man jetzt nicht, weil jetzt gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt, eben verhungern sollen sie auch nicht. Mein Punkt ist, Mindestlöhne, wenn Gewerkschaften Mindestlöhne fordern, ist, das hat was von Abdanken der Gewerkschaft. Das hat was von, wir geben zu, wir können für den Lohn nicht sorgen. Dafür waren sie aber mal da. Das war eigentlich ihr Daseinszweck. Unsere Gegenmacht ist gar nicht geeignet, das immer weitere Sinken der Löhne zu verhindern. Oder ein zweiter Fall, der jetzt ganz aktuell ist. Die Gewerkschaft Verdi feiert einen großen Sieg. Welcher Art? Einen Sieg vor Gericht. Gegen die christlichen Gewerkschaften, die in der Zeitarbeitsbranche schandhaft niedrige Löhne ausgehandelt haben. Die Gewerkschaft Verdi macht eine gelbe Gewerkschaft nicht dadurch fertig, dass sie streikbereite Arbeiter aufbietet, sondern dadurch, dass sie zum Verfassungsgericht geht und entscheiden lässt, die dürfen doch nicht. Und wenn dann das Gericht sagt, stimmt, die dürfen nicht, ihr dürft, dann ist die Gewerkschaft gestärkt. Aber wodurch? Wirklich durch eine Lizenz der Obrigkeit. Nicht durch die Organisationsmacht ihrer Mitglieder, durch die Drohfähigkeit ihrer Organisierten, sondern sie hat die Macht, die sie hat, als Geschenk aus der Hand der Obrigkeit empfangen. Jetzt dürfen die christlichen Gewerkschaften nicht mehr Tarifverträge aushandeln mit diesen Zeitarbeitsfirmen, die sich übrigens die christlichen Gewerkschaften bloß dadurch dafür gehalten haben, damit die furchtbar niedrige Löhne ausmachen. Das dürfen sie jetzt nicht mehr, jetzt darf Verdi. Das Proletariat ist zu Ende, ist am Ende, drückt sich am Schluss darin aus, dass tatsächlich den Gewerkschaften die Mitglieder davonlaufen. Ja, die Gewerkschaften erleiden über Jahre und Jahrzehnte hinweg jetzt einen Mitgliederschwund. Hat auch wieder seine Logik. Wenn eine Gewerkschaft, die ja Mitgliedsbeiträge einsammelt und Streikkassen mit den Mitgliedsbeiträgen bestückt, wenn eine solche Gewerkschaft in ihrem Auftreten, in ihrem öffentlichen Auftreten, in ihrer Argumentation sich eigentlich aufführt wie eine Bürgerinitiative, die an den Staat hin appelliert. Wenn sie sich gar nicht als kämpferische Organisation aufstellt, die einen Gegensatz austrägt, sondern wenn sie zu dem Schluss kommt, wir müssen unserer Abhängigkeit vom Erfolg des Kapitals entsprechen und es ist quasi sinnlos und schädlich, wenn man das Kapital bekämpft. Da macht man bloß die Geschäfte kaputt, von denen wir leben wollen. Wenn sie zu dem Schluss gekommen sind, dann sind ihre eigenen Mitglieder auch in dem Sinn gebildet. Dann sagen sie selber, wir sind Mitglieder einer Gewerkschaft, aber streiken darf man eigentlich nicht, denn da schneidet man sich bloß ins eigene Fleisch. Wenn eine Arbeiterschaft so weit gebildet ist, dass man fürs eigene Interesse eigentlich gar nichts anders tun kann, als sich an die Staatsmacht zu wenden, die soll's besorgen. Na, dann fällt manchem Gewerkschaftsmitglied ein, dass es politische Repräsentanten, die Arbeiterinteressen im Parlament vertreten, auch ohne Gewerkschaftsbeitrag gibt. Da fällt ihnen dann ihr eigener Geldbeutel ein, als, ja, wenn die nichts anders machen und für gar nichts anders da sind, als an den Staat zu appellieren, er soll doch dieses und jenes Arbeiteranliegen in das Staatsprogramm aufnehmen und es dann parlamentarisch naja, durch die parlamentarischen Mühlen zu bringen versucht. Wenn die Gewerkschaft gar nichts anders macht, dann ist ihren Mitgliedern irgendwie, dann sind ihre Mitglieder selber auch so politisiert, dass sie wissen, dass Interessen bloß durch den Staat verwirklicht werden können. Und das, denken Sie sich, kann man billiger haben. Inzwischen, muss man wirklich sagen, wird das proletarische Klassenbewusstsein adäquat von der Bild-Zeitung ausgedrückt. Sie ist das Organ der Massen. Sie drückt den Ruf nach Gerechtigkeit, den Glauben an die Staatsmacht, auch den moralischen Protest gegen die Banker mit ihren Boni und gegen die Porsche-Fahrer in der Linkspartei. Und sie drücken den moralischen Protest des kleinen Mannes, den drückt die Bild-Zeitung auch wirklich aus. So, letzter Satz. Die bürgerliche Gesellschaft und auch der akademische Betrieb haben die Kategorie Proletariat immer nur gekannt und anerkannt, wo sich die Arbeiterschaft als systemfeindliche, böse Mannschaft aufgestellt hat. Da hat man sie gefürchtet, da hat man sie gehasst. Da hat man sie aber auch in ihrer Macht bemerkt. Wenn die Proletarier, die politökonomisch nichts anders sind als die Alten damals, sich aber nicht mehr aufstellen wollen, sondern wenn sie sich wie das sonstige Volk aufführen, nach guter Herrschaft rufen und ihre Unzufriedenheit zum Staat tragen, dann sieht die bürgerliche Welt kein Proletariat mehr. Weil sie ja sowieso bloß die feindliche Mannschaft gesehen haben. Und Soziologen, wenn ihr euch an Soziologen wendet, die sagen euch das richtig theoretisch auf. Die sagen dann, die sagen zum Beispiel, also was die ökonomische Verfassung betrifft, da könnten Sie mit uns reden, da mag sich dieses und jenes mag da gleich geblieben sein und vielleicht sogar vieles. Aber, wie gesagt, gesellschaftsbildende Kraft, gruppenbildende Kraft, konfliktbildende Kraft hat der Gedanke nicht entwickelt. Und dann existiert er soziologisch gesehen auch nicht. Also wenn es die Klasse nicht als Kämpfende gibt, dann haben die Soziologen kein Problem damit. Dann existiert es für sie auch nicht. So, jetzt mache ich mal Schluss damit. Das war jetzt der Durchgang durch Proletariat heute. Gibt es das noch, gibt es das nicht mehr? Was hat sich verändert, was hat sich gar nicht verändert? Ich bin jetzt nicht unterbrochen worden die ganze Zeit, ist auch recht so, aber soll natürlich Gelegenheit zum Diskutieren sein. Ich bin jetzt fertig, also bin ich auch dankbar, wenn es jetzt, sei es Widerspruch, sei es Anregungen, sei es Nachfragen gibt. Ich sage es hinterher nochmal, dann hört man es. War in Deutschland geteilt bis vor 20 Jahren. Wie sehen Sie da den Begriff Proletariat eigentlich in der DDR, wo eigentlich der DDR-Arbeiter als Werktätiger bezeichnet wurde? Also die Frage war, Deutschland war bis vor 20 Jahren geteilt, im Osten gab es ein sozialistisches System, die DDR, die hat den Arbeiter als Werktätigen bezeichnet und die Frage heißt jetzt eigentlich, kann man, soll man da auch von Proletariat reden oder nicht? Das ist nicht ganz einfach, deswegen, weil man das eigentlich sagen muss, die Rolle der Werktätigen in der DDR und im realen Sozialismus überhaupt hat einerseits eine ganz andere Stellung als der Lohnarbeiter im Kapitalismus und andererseits waren sie durchaus Lohnarbeiter. Also einerseits muss man sagen, der reale Sozialismus hat das private Kapital abgeschafft. Damit überhaupt das Kapital abgeschafft. Denn Kapital in seiner ökonomischen Gesetzmäßigkeit, dass es seine Gesetze durch die Konkurrenz unter den Kapitalisten durchsetzt, ist abgeschafft. Wenn der Staat sagt, ich organisiere das jetzt selbst und jetzt ist alles Staatseigentum oder Volkseigentum und die Arbeiter sollen nicht mehr der leidige Kostenfaktor Arbeit sein, der immer zu hoch ist, sondern die Nation misst ihren Wirtschaftserfolg zumindest auch in erwirtschafteten Lohn oder in erwirtschafteten Lebensstandard der Werktätigen. Es ist auf der einen Seite, würde ich erstmal ganz formell sagen, soweit wie ich es bisher geschildert habe, ist es eine gute Sache und durchaus anders. Da ist die Arbeiterschaft nicht die negative Größe des Wirtschaftserfolgs, sondern sie ist zumindest programmatisch. Ihr Lebensstandard ist Zweck des Wirtschaftens. Dazu gehört ja dann auch, man bewirtschaftet die Arbeiter nicht als einen kleinzuhaltenden Kostenfaktor in der Weise, dass man die Löhne drückt, aber vor allen Dingen nicht in der Weise, dass man mit der Arbeit knapp kalkuliert und immer bloß so wenig anstellt, wie irgend geht und aus den wenigen so viel rausholt, wie geht. Das hat die DDR nicht gemacht. Da war klar, alle Leute sollen leben und dann sucht man Arbeiten, die sie erledigen sollen. Weil alle sowieso leben sollen. Kommt es dann darauf an, dass man sie nützlich macht. Aber quasi der Staat hat die Verantwortung übernommen, die Leute nützlich zu machen. Und es war nicht ihr Problem, für den Staat nützlich zu sein. Es hat erstmal eine ganze Menge von Existenzsicherheit gestiftet. Es hat eine ganze Menge Gemütlichkeit gestiftet. Soweit die schönen Seiten. Die andere Seite. Dann hat der reale Sozialismus aber, nachdem er das Kapital und seine Gesetzmäßigkeiten abgeschafft hat, rückwärts wieder jede Menge, fast möchte man sagen alle, Formen des Kapitals als staatliches Kommando wieder einführt, dann war der Arbeiter doch Lohnarbeiter. Das heißt für ihn selbst, sein Ertrag aus seinem Beitrag an seiner Arbeitsstelle, sein Ertrag ist nochmal ganz unterschieden von der Zweckmäßigkeit der Arbeit, die dort abgewickelt wird. Er ist verwiesen, weil man auch in der DDR mit Geld kaufen musste, er ist verwiesen auf seinen Lohn. Dann kriegt er wirklich ein vom Staat verordnetes, künstliches Privatinteresse geimpft. Was ganz schnell dann die zweite Frage aufwirft, okay, jetzt sind Sie alle Privatinteressenten. Sind Sie denn dann auch und haben ein sicheres Einkommen, sind Sie denn auch so arbeitsam, so produktiv, so intensiv tätig, wie es die Nation will? Dann kennt man das System der materiellen Anreize. Dann wird ein Privatinteresse der Arbeiter etabliert und wird sofort als Problem entdeckt. Dann wird ein Privatinteresse der Firmen gestiftet. Sie kriegen ein Privatinteresse geimpft, staatlich verordnet. Sie sollen den Plan übererfüllen. Und wenn Sie ihn übererfüllen, dann bleibt Ihnen was. Mehr, als wenn Sie ihn nicht übererfüllen und bloß erfüllen. Insofern hat die DDR gleichzeitig den Kapitalismus abgeschafft und auf der anderen Seite ein System von Anreizen, alles auf Basis des staatlichen Eigentums errichtet, das lauter Interessensgegensätze wieder etabliert hat. Interessensgegensätze, die dann selber, gerade weil man dann auf in der Hinsicht die Konsequenz Arbeiter wirklich als Mittel des Geschäfts benutzen, nicht wollte, sich dann tatsächlich als lauter Hemmnisse für einen Fortschritt der Nation oder der sozialistischen Nation oder für einen Fortschritt des sozialistischen Gemeinwesens erwiesen haben. Also in, ja gut. Von daher gab sich dann immer die Frage, also quasi, der Staat gibt ihnen was, was geben sie den Staat zurück? Also an den einzelnen Werktätigen oder Studenten oder wie sie alle heißen. Ja, da merkt man, dass auf der einen Seite ist es die Forderung, anerkennt ein moralisches Verpflichtungsverhältnis gegenüber diesem Gemeinwesen, das eure Bedürfnisse doch ernster nimmt als dieses kapitalistische. Und das hat das Komische, moralische Verpflichtungen sind immer lachhaft. Die haben nie was zu bedeuten. Die sind immer, anerkenne deine Pflicht. Ja, und dann sagen die Leute, ich anerkenne sie und vor allen Dingen, die sagen dann, ich erfülle sie ja auch. Jeder ist von sich überzeugt, er erfüllt sie doch. Kurzum, die haben ein System etabliert, wo sie ein Privatinteresse im Gegensatz zum gesellschaftlich Allgemeinen gelten ließen. Und nicht gelten im Sinn von, das hätte es vorher gegeben. Sie haben es selber eingerichtet, den Gegensatz. Ja, dem haben sie dann laboriert. Also man muss schon sagen, die DDR hat den Widerspruch eines Arbeiterstaats ernst gemacht. Einer Obrigkeit, die es dem Arbeiter recht macht. Eine sehr absurde Geschichte. Das war nicht, die Arbeiterschaft macht sich die Welt so, dass sie was davon hat, sondern das war der radikalisierte Sozialstaat. Ein ganzer Staat macht sich zum Zweck, guter Sozialstaat zu sein. Dabei merkt man doch, Sozialstaat braucht es bloß, wo es arme Leute gibt. Würde eine zweckmäßige Planwirtschaft irgendwo organisiert, wo jeder was davon hat, dann braucht es keine Obrigkeit. Oder wie beim Engels, das heißt, dann wird die Herrschaft ersetzt durch die Verwaltung gemeinsamer Angelegenheiten. Die DDR und der ganze reale Sozialismus, die haben den Staat als den Hort der wahren Gerechtigkeit entdeckt und geschätzt. Und die haben ernst gemacht mit der Absurdität, die Klasse, die den Reichtum schafft, die also das Mittel der ganzen Gesellschaft ist, die Klasse, die das Mittel ist, echt gut zu behandeln. Sie haben den Gegensatz nicht aufgegeben, dass da eine Klasse ist, die das Mittel ist. Aber echt gut behandeln wollten sie sie. Das ist ein merkwürdiger Sozialismus. Das ist halt ein Sozialismus, der aus Staatsillusionen entstanden ist. Und das schlimmste Urteil über den realen Sozialismus ist folgendes. Um nochmal das abzuschließen. Das ist auch nicht ganz neu, das Argument, aber damit es mal... Die hören, die es noch nicht gehört haben. Das schlimmste Urteil über den realen Sozialismus ist, die waren der Meinung, dass die Arbeiterschaft sozial zu fördern, ihr eine sichere Existenz zu gewährleisten, die Drohung mit Arbeitslosigkeit ihr zu ersparen, ihr auch dem Staat zu widmen, dann im Sinn von, und es soll Kindergärten geben, und es soll Schulen geben, und es soll Wohnungsbau geben, und so weiter. Und es soll alles vom Lohn, den dann Arbeiter verdienen kann, auch gut bezahlbar sein. Sie waren davon überzeugt, dass das die Arbeiterschaft für die Nation produktiv macht. Es war nicht einfach der Standpunkt der Leute. Der Standpunkt der Leute, und dann geht es uns gut, und darum geht es ja wohl. Sondern es war der Standpunkt, Und das macht den Staat potent, potenter als der Kapitalismus wird und ist. Die hatten mit Chruschtschow ging es los, oder vielleicht schon früher, ich weiß es nicht genau, einholen und überholen. Dann war überholen ohne einzuholen. Die haben immer einen Systemvergleich mit dem Kapitalismus betrieben. Und anstatt zu sagen, an euren Erfolgsparametern wollen wir uns gar nicht messen. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei uns geht es um was anderes. Wir wollen den Erfolg nicht, den ihr vorgibt, haben die gesagt. Die Erfolgszahlen Bruttosozialprodukt, die Erfolgszahlen Wachstum, die Erfolgszahlen, was weiß ich, Energieeffizienz und so weiter und so weiter. Die Erfolgszahlen des kapitalistischen Westens wollen sie erfüllen und besser als der. Und wie sie sich davon überzeugt haben, das hat lang gedauert, dass der Westen wirklich mehr aus seinem Volk rausholt, dass der Kapitalismus für einen Staat, für einen fremden Reichtum, für einen vom Arbeiter getrennten Reichtum, den Arbeiter wirklich besser ausbeutet, als es der Sozialismus hinkriegt. Dass der Staat wirklich mehr davon hat, wenn kapitalistisch gelebt wird, haben die gesagt, ja, dann interessiert uns unser Sozialismus nicht mehr. Und zwar von oben. Perestroika, Gorbatschow und so weiter, da haben nicht die sowjetischen Arbeiter aufbegehrt und gesagt, sie wollen nicht mehr mitmachen. Da hat die Staatsführung gesagt, die sind uns nicht produktiv genug. Ja, die haben das genannt, die Jahre der Stagnation zwischen Brezhnev und Gorbatschow. Die haben gesagt, im Westen wächst die Wirtschaft schneller als bei uns. Da merkt man, in letzter Instanz hat sich der Widerspruch, ist es jetzt eigentlich alles gut für einen Arbeiter oder ist es alles gut für die Obrigkeit, die vom Arbeiter lebt? Der Widerspruch, den das System die ganze Zeit gekennzeichnet hat. Am Schluss haben sie den Widerspruch in die ekelhafte Richtung aufgelöst. Die haben nicht am Schluss gesagt, dann kommt es uns eben nicht mehr darauf an, ob der Staat reicher wird. Es kommt uns darauf an, dass die Leute schön leben. Sondern die haben gesagt, ja, wenn der Staat nicht reicher wird von der guten Behandlung der Arbeiterschaft, nicht potenter, die Wirtschaft nicht schneller wächst, die technologische Entwicklung nicht schneller vorankommt, dann war die ganze Gewährung von sozialer Sicherheit kontraproduktiv. So, dann haben sie angefangen, rum zu experimentieren und haben in wenigen Jahren gemerkt, dass ihre ganzen Experimente insgeheim vor Anfang an Kapitalismus geheißen haben. Ja, die ersten Perestroika-Leute wussten das nicht 1985, 86. Aber es hat nicht lange gedauert, bis sie es wussten. Aber war das nicht die Produktivität oder dieser Fokus auf Produktivität, war das nicht auch ein Grund, im Wettrüsten standzuhalten? Durchaus. Durchaus. Die standen. Man kann sogar so sagen, wenn sie nicht so blöd gewesen wären, diesen Systemvergleich wirklich zu wollen, also sich zu messen an Produktivität, an Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung und solchen Fragen, dann wären sie immer noch an einer Front dem Vergleich in jedem Fall ausgesetzt gewesen, nämlich an der Front der Waffen. Aber dann hätte es doch unter Umständen schon einen Crash viel früher gegeben. Nein, an der Front der Waffen soll er erstmal auch heißen, an der Front der Fähigkeit einer Bedrohung standzuhalten und der Gegendrohung hervorzubringen, der Gegendrohung dagegen zu setzen. Die Fähigkeit, an der Fähigkeit hängt dann tatsächlich die Existenz von diesem Staatenblock, der sich dem kapitalistischen Weltmarkt verweigert, was die Amerikaner und die anderen kapitalistischen Partner als Entzug aufgefasst haben. Als Feind erklärt. Die haben gesagt, One World nach dem Zweiten Weltkrieg, es gibt jetzt eine Welt, das ist die unsere, die kapitalistische, und dieser Ostblock erlaubt sich dort zu entziehen. Ja. Allerdings, das wollte ich noch dagegen sagen, also ja, es gab das Wettrüsten, es gab die Notwendigkeit, sich da zu bewähren. Aber da haben die Russen mit ihrer Atomrüstung, mit der Fähigkeit, jede Drohung gleichrangig zu erwidern, eigentlich eine verdammt sichere Bank gehabt. Bis heute ist das Erbe der russischen Atomrüstung immer noch die Grundlage der Fähigkeit Russlands zu sagen, einfach über uns hinweggehen kann man nicht. Und da hätte man nicht auf allen Ebenen mitkonkurrieren, sich an allen Maßstäben mitmessen müssen. Wenn man einfach den Standpunkt beibehalten hätte, einen Angriff können wir jederzeit in einer absolut tödlichen Weise erwidern. Diese Drohung hat der Westen ja sehr ernst genommen. Also das war ja seit Kissinger klar. Um diese Fähigkeit der Sowjetmacht kommt der Westen nicht rum. Was ja nicht dazu geführt hat, dass sie einfach klein beigegeben hätten, sondern da haben sie weitergerüstet in immer kleinere Atomwaffen, in immer vielfältigere Einsatzgebiete. Es hört ja nicht auf. Aber die andere Seite, wenn sie nicht selber die Welt mit imperialistisch regeln will, wenn sie selber nicht Krieg als Mittel der Politik will, sondern bloß die Fähigkeit, ihr bringt euch um, wenn ihr uns angreift, da hätte viel weniger genügt. Also insofern kann man nicht diese ganze Konkurrenz auf die wirklich aufgezwungene Konkurrenz zurückführen. So viel Entschuldigung verdienen sie da nicht. So, jetzt sind wir aber zum realen Sozialismus übergegangen. Gibt es denn wieder einen Rückweg zu dem Thema Arbeiterklasse in der modernen Welt? Ja. Jetzt gibt es ja in der Arbeiterklasse und auch darüber hinaus eine fein gestaffelte Hierarchie der Einkommen. Und oberflächlich sieht man ja auch eher als den Gegensatz der Klassen Einkommen. Ja. Das kennt jeder. Also sieht jeder. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen dem Klassenverhältnis und der Hierarchie dieser Einkommen? Oder was ist der Grund dieser Einkommensabstufung? Und letztens, wo zieht man denn da vernünftigerweise eine Grenze? Vorhin kam der Ingenieur bei Siemens und okay, da werden wir uns vielleicht noch einig, aber jetzt bei dem Leiter der Entwicklungsabteilung? Oder mein Eindruck? Ja, verstehe schon. Konnte jeder hören? Ja. Ich wiederhole es nochmal. Auf der Oberfläche der Gesellschaft für den untheoretischen Blick bietet sich kein Klassenverhältnis, sondern eine Hierarchie von Einkommen. Das ist enorm gespreizt und die Republik hat auch vor Jahren gemeint, es ist nötig, das immer mehr zu spreizen. Oder es ist zweckmäßig, es ist nützlich fürs Land, das immer mehr zu spreizen. Es gibt eine Hierarchie von Einkommensunterschieden und die bilden eigentlich ein Kontinuum. Da gibt es von 50 Euro zu 50 Euro steigen die von, was weiß ich, was die richtig armen Leute verdienen, irgendwas unter 1000, bis zu den Bankern mit ihren Boni zur Million. Und die zweite Teil der Frage war, wo zieht man da eine Grenze? Weil der erste Punkt, vielleicht ist gar nicht so wichtig, eine Grenze zu ziehen. Es ist gar nicht entscheidend zu sagen, du gehörst zu dem Proletariat und du darfst da aber nicht mitmachen. Politisch gesehen wäre es uns doch egal. Auch einer, der gut verdient, wenn er merkt, was das für eine üble Gesellschaft ist, wie die mit dem Leben anderer spielt, was sie auch den Leuten zumutet, die an den besseren Stellen stehen. Und wenn der bei uns mitmacht, ist er uns doch recht. Und wenn er mehr Geld verdient, ist er besser als schlechter. Also in der Hinsicht muss man die Frage, gehörst du zu denen, die einen Grund haben, dagegen zu sein oder nicht? Die muss man so gar nicht wunderlich verfolgen. Das war die eine Ecke. Die zweite, mit der Einkommenshierarchie, das ist ein wichtiger Punkt, weil die kapitalistische Gesellschaft, gerade heute, dementiert den Klassencharakter durch eine, jetzt Wortschöpfung von mir, durch eine Meritokratie des Wissens. Meritokratie, Merit heißt Verdienst, ja, also eine Hierarchie der Verdienste durch Ausbildung. Das hat den Charakter, dann erscheint alles sehr gerechtfertigt. Ja, wer höher steht, kann auch mehr. Wer höher steht, hat länger gelernt, hat besser gelernt. Dann gibt es die Querfälle wie die Fußballspieler und die Schlagersänger, aber die müssen uns ja nicht unbedingt interessieren. Das Grundmuster, wer höher steht, hat mehr gelernt und deswegen ist das höhere Einkommen berechtigt. Und die unten stehen, die stehen unten, weil sie ja auch nichts leisten. Die tragen wenig bei zum Bruttosozialprodukt. Diese ganze Optik, die überwölbt das Klassenverhältnis und dementiert es eigentlich. Ja, die unten, die sind ja praktisch die, die nicht viel nützen. Und die oben sind die, die dem Gemeinwesen viel nützen. Machen wir mal einen Schritt raus. Wodurch nützen eigentlich die ganzen Akademiker dem Gemeinwesen? Also, muss jetzt nicht jede Berufsbranche fallen, aber mal ein grober Blick. Die Lehrer, die sind dafür da, dass sie das breite Volk nützlich machen für spätere Verwendung. Dadurch, dass sie dafür Verantwortung tragen, verdienen sie mehr als das normale Volk, das dann die Arbeit macht. Die Ingenieure, was ist ihr Leistung? Eigentlich ist ihr Leistung die Arbeit der Arbeitskräfte produktiv zu machen. Ihr Leistung ist, mitteltechnische Instrumente zu entwickeln, um die Produktivität der Arbeit anderer Leute zu steigern. Sie verdienen mehr, weil sie nicht die Arbeit machen, sondern weil sie die Arbeit der anderen produktiv machen. Die Ärzte halten das Arbeitsvolk fit. Begleiten den Verschleiß der Arbeitskraft, bis sie endgültig in Rente geht. Und auch dann begleiten sie sie noch. Die ganzen höheren Positionen, denkt man, der Betriebswirt, der kalkuliert die Elemente, also die Kostenpunkte und die Erträge der Firma. Also kalkuliert er den Arbeiter als Kostenpunkt. Er legt fest, wie viel man zahlen kann und welche Ansprüche an die Arbeitskräfte gestellt werden müssen. Er ist auch oft dann, weiß man ja auch, der Betriebswirt ist oft auch der Böse. Das sind die harten Typen. Ja, ich muss entlassen, mache ich auch nicht gern, aber gehört zu meinem Job. Und da bin ich ganz professionell. Insofern, die Hierarchie, zurück, ja, die Hierarchie, die es gibt, ist die Hierarchie der Einkommen, hat als grobe Gliederung, dass diejenigen, die die Arbeit machen, deswegen, weil es dafür und in dem Maß, in dem es dafür nicht besondere Ausbildung braucht, die also am leichtesten zu ersetzen sind, die sind in der Gesellschaft diejenigen, die kauft man am billigsten ein. Die kann man durch jeden hergewanderten Gastarbeiter, der noch nicht mal die Sprache kennt, ersetzen. Ja, die stehen dann auch in der Bedrohung dieses Vergleichs. Die anderen, alles drüber, verdient seinen höheren, sein höheres Gehalt. Es gibt kein Maskulin dafür. Jeder, der drüber steht, verdient sein höheres Gehalt dadurch, dass er einen Beitrag leistet, um die Arbeit, um die normale Arbeitermasse zu beaufsichtigen, nützlich zu machen, auszubilden, fit zu halten und so weiter. Sie tragen Verantwortung eigentlich für den Kapitalzweck, für den die Massen da sind. Und dadurch verdienen sie sich, das ist der Grund auch schon der Hierarchie im Betrieb. Der Vorarbeiter kriegt ein bisschen mehr als der Arbeiter. Der Meister kriegt mehr als der Vorarbeiter. Inwiefern? Immer, weil er den Kapitalzweck gegen die anderen repräsentiert. Er ist immer der aufpasst, dass die anderen die Arbeit machen. Darin besteht seine Arbeit. Und das ist mehr wert dem Unternehmer mehr wert als die Arbeit selber, die kann er ja jederzeit ersetzen. Also das ist die Quelle der Einkommenshierarchie. Und dass das am Schluss dann alles ausschaut als die breiten Massen sind die unwichtigsten, weil man sie leicht ersetzen kann. Und die anderen sind die wichtigen, die viel beitragen. Das ist eine schöne Ironie, weil die sind wichtig, gerade im Produktivmachen der Massen. Und ersetzen kann man die immer bloß insofern, als es andere von ihrer Art gibt. Aber überhaupt überflüssig sind die gar nicht. Und wenn dann Situationen entstehen wie heute, Deutschland, dieses Land rüstet praktisch die ganze Welt mit Rationalisierungsmitteln aus. Dieses Land produziert die Maschinerie für den Rest der Welt. Das ist jetzt übertrieben, aber es ist so eine Tendenz. Dann kann man natürlich sagen, in dem Land gibt es viele Ingenieure. Da verdienen viele Leute ihr Geld damit, dass sie Dinge herstellen, die anderswo ungelernte Arbeiter so produktiv machen, dass sie Leiterplatten voll oder dreiviertel automatisch herstellen können. Ja, dann ist halt ein deutsches Verdienst, dann besteht halt der höhere Verdienst. Die höhere Verdienstmöglichkeit in Deutschland darin, dass sie hier das Proletariat anderswo produktiv machen. Und daran, das ist dann die Erwerbsquelle. Okay, also das ist so ungefähr sehe ich die Sache mit der Hierarchie der Einkommen. Und da finde ich es immer ulkig, wenn wir wieder an die Soziologie denken. Die Soziologie sagt, Klassen sieht man doch nicht mehr, sondern wir sehen ein Kontinuum von Einkommensunterschieden. Kleinste Schritte und so weiter, das ist doch, ja, das ist gespreizt, das ist vielleicht sehr gespreizt, da kann man auch die Frage der Gerechtigkeit dran knüpfen, wie gerecht ist es, wie gespreizt soll es sein, aber im Grund, jedenfalls, das ist wieder typisch, da sagen die, ja, wenn es natürlich, wenn die einen alle, weiß ich, 1000 Euro kriegen würden und die anderen alle 100.000 Euro, da würde man eine Klassenspaltung sehen. Aber solange es Schritt für Schritt rauf geht, die Treppe, können wir das nicht mehr entdecken. Sollten Sie sich mal quasi an den Inhalt der Tätigkeiten erinnern, die da schrittweise höher honoriert werden, würden Sie es vielleicht ein bisschen anders sehen können. Selbst der Staat sieht das übrigens manchmal sehr konkret und ganz handfest. Sozialversicherungspflichtgrenze zum Beispiel zeigt, dass es doch kein Kontinuum gibt, sondern dass von Staats wegen festgestellt eine große Masse der Menschen gibt, die in diesem Land von Lohn nicht leben können und die man deshalb dazu zwingen muss, von ihrem Lohn was dafür abzugeben, damit sie die Notfälle des Lebens, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter trotzdem irgendwie über die Runden bringen kann. Diese Sozialversicherungspflichtgrenze ist also sozusagen der klassische lebende Beweis dafür, dass dieser Staat weiß, es ist nicht ein Kontinuum von Leuten, die alle irgendwie gleich sind, sondern es gibt den Großteil der Menschen, die schaffen es nicht, von dem, was ihnen aufgezwungen wird, von Lohnarbeit leben zu können. Die notwendige Vorsorge zu betreiben. Ja, richtig. Die andere Seite an dem Ding ist, es ist kein Widerspruch dagegen, die andere Seite an dem Ding ist, die Sozialversicherungspflichtgrenze ist natürlich dann doch bloß ein Strich, den man ins Kontinuum legt. Also es gibt das Kontinuum der Einkommen und dann gibt es den Strich, ich weiß nicht genau, wo er gegenwärtig liegt, irgendwas 5.000, irgendwo bei 5.000. Und wer oberhalb ist, dem wird konzediert, du stehst auf eigenen Füßen. Du hast eine Einkommensquelle, die setzt dich frei, auch mit den Vorsorgeerfordernissen selbstständig umzugehen. Du wirst schon die private Krankenversicherung bezahlen, du wirst schon für deine Rente vorsorgen. Und wenn zahlen. Bitte? Die Rente muss er ja zahlen trotzdem. Die Sozialversicherungspflichtgrenze. Und Rentenversicherung war ja nicht trotzdem nicht. Krankenversicherung ist frei. Also da erwischt ihr mich, ich weiß es nicht genau. Nein, Rentenversicherung muss er beitragen, muss er den Höchstsatz bezahlen. So ist es, siehst du, er zahlt den Höchstsatz. Aber er zahlt nicht mehr auf das, was er verdient. Also da gibt es auch so eine Grenze. Das war mir irgendwie dunkel im Bewusstsein. Sei es drum, bei der Pflegeversicherung und bei der Krankenversicherung ist es diese Freiheit, sich zu versichern oder nicht. Bei der Rente ist es eine Kappung. Wenn man abhängig beschäftigt ist, zahlt man Rente, aber nur bis zu der Pflichtgrenze, und man geht davon aus, der sichert seinen Lebensstandard im Alter über die Rentenleistung hinaus schon auf eigene Faust. Und wenn er es nicht tut, macht es auch nichts, denn man geht davon aus, der hat dann irgendwie Vermögen. Und die anderen werden verpflichtet, aus ihrem Verdienten was zurückzulegen, wo man weiß, dass sie es freiwillig nicht tun würden, wenn man es ihnen überließe. Ja. Gibt es ja zu den von dir beschriebenen systematischen Veränderungen in der politischen Rolle der ehemaligen Arbeiterklasse den Einwand, dass es ja möglicherweise gar keine systematische Geschichte, sondern eine regionale, also dass durch die Globalisierung oder durch die weltweite Ausdehnung und Arbeitsteilung und Verlagerung von Arbeitsplätzen und die Arbeitsteilung der Sonstsachen das Proletariat anderswo natürlich doch gibt. Das ist also nur in den reichen Metropolenstaaten, wie man sie nennt, dass in der Form existiert, dass man global ist, aber die gleichen Überlegungen von denen so politische Kraft oder revolutionäre Kraft, die man in Deutschland 20 gemacht hat, eben heute durchaus auch mal machen kann, nur eben nicht hier. Wie würdest du da argumentieren? Ich möchte nochmal an die Hauptlinie erinnern. Ich wiederhole die Frage schnell, auch fürs Tonband, ja. Vielleicht konnten wir es im Raum hören, aber da nicht. Die Frage war, okay, das Proletariat soll es also in den Metropolen nicht mehr geben, vielleicht gibt es ja anderswo noch, in den Schwellenländern, Brasilien, China und so weiter. Als Widerspruch dagegen möchte ich erstmal an meine Hauptlinie der Überlegung erinnern. Sie sollte heißen, das Proletariat, soweit ich von einer politökonomisch definierten sozialen Lage rede, soweit ich von einem Verhältnis dieser Mannschaft zum Reichtum der Gesellschaft rede, da hat sich gar nichts verändert. Das heißt auch, wohlverstanden sind alle Gründe, dagegen zu sein. Alle Gründe, dieses System zu kippen. Heute noch genauso da wie früher, und ich weiß nicht, ob man sagen soll, heute mehr oder heute weniger als früher. Irgendwie wird es ja auch immer empörender, wenn man bei einer Produktivität wie der heutigen immer noch über das einfache, bescheidenste, über die Runden kommen, sich Sorgen machen. Also die Seite. Verschwunden ist doch bloß der revolutionäre Wille, der ja auch uns insgesamt nie so beherrschend gewesen ist. Das waren ja auch in der früheren Zeit Minderheiten in der Arbeiterschaft, aber immerhin Minderheiten, die was hergemacht haben. So, jetzt, insofern ist die Frage, vielleicht finden wir es in den Metropolen nicht mehr, vielleicht finden wir es anderswo. Meine Tonart war eh nicht, wo gibt es denn das noch zu finden oder zu suchen, sondern mein Appell oder meine Argumentationslinie ist eigentlich, die Leute sollen sich hier mal dem Gegensatz stellen, in dem sie stehen, und nicht den Gegensatz, den ökonomischen Gegensatz, für geheilt halten, weil sie in dem Staat als berechtigte Bürger ihre Interessen an den Staat richten dürfen. Also das ist grob, ja. Jetzt die nächste Geschichte. Und gibt es dann vielleicht in der dritten Welt dieses radikale, kämpfende, revolutionär gestimmte Proletariat? Ja, vielleicht gibt es das irgendwo. Südkorea. Vielleicht gibt es das irgendwo. Aber wenn, dann empfehle ich, in den Fällen genau hinzuschauen. ob die auf dem Trip sind, dass sie das, was in Deutschland erreicht ist, als das bei ihnen noch nicht Erreichte einklagen. Oder ob sie welche sind, die sagen, das wollen sie gar nicht erreichen, sie meinen was ganz anderes. Sehr vieles, was in den Schwellenländern und in der dritten Welt unter sozialistischen Forderungen kursiert, allgemeine Schulbildung ohne Schulgeld, Krankenversicherung für alle, medizinische Versorgung, Alphabetisierung, ach gut, es fällt unter Schule und Schulgeld, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Gewerkschaftsrechte, vieles, was da drunter fällt, ist gar nichts anders als das, was es zur Eingemeindung des Proletariats im Kapitalismus gebraucht hat. Also da muss man genau hinschauen, was man wirklich vor sich hat. Und dass sie ein bisschen rote Fahnen schwenken und Hammer und Sichelzeichen noch nicht ganz weggeschmissen haben, ist nicht unbedingte Garantie dafür, dass sie nicht auf diesem Trip sind. Dass sie quasi also einen, dass sie auch da nachholen, was die Metropolen ihnen vorgemacht haben. Ja. Wenn man zum Beispiel in südamerikanischen Staaten guckt, dann ist das, sind das ja schon Forderungen, die da teilweise wirklich dann die Ordnung in Frage stellen. In Kolumbien, der Bürgerkrieg zum Beispiel, das, die machen ganz normale Sozialforderungen, aber der Staat und das Kapital, die wissen schon, dass diese Forderung ihre Herrschaft komplett über den Haufen schmeißen würde, weil es auch nicht möglich ist, dort die Sozialplatz zu errichten. Das heißt, es ist ja schon andere, also ist ja schon eine andere Qualität dann automatisch der Forderung der Leute dort existieren. Wenn dort ein Sozialplatz Das ist richtig. Nur andere Qualität. Es ist bloß die Frage, ob das, wenn das Argument sich damit bescheidet, zu sagen, dort sind Forderungen, ganz normale soziale Forderungen, staatsumstürzend, weil die Ordnung dort, die Staatsmacht, die sich auf die Unternehmen und Unternehmer und die Reichen und Grundbesitzer stützt, die dort eben die Bourgeoisie ausmachen, die vertragen diese sozialen Forderungen gar nicht und sie brauchen auch eine Arbeiterklasse, die ausgebildet und gesund ist und so weiter nicht. Die Seite hat's ja, das war ja die Seite der Einsicht, warum das hier konzidiert worden ist, weil man eine ausgebildete Arbeiterschaft wirklich brauchte. Wenn das so ist, dann liegt da das vor, dass das, was eine ganz normale sozialdemokratische Forderung ist, dort entweder gar nicht zum Zug kommt oder staatssprengend wirkt. Ja, so ist es. Bleibt immer noch die Frage, ob man das unter die Rubrik Gott sei Dank oder immerhin oder ein Hoffnungsschimmer verbuchen soll oder unter, da schau her, sowas, was bei uns eine konservative Sozialdemokratie sich auf die Fahnen schreibt, ist dort wegen der Umstände revolutionär. Gegen die Aussage habe ich gar nichts, bloß gegen den quasi den Kontext, in dem sie kommt, wenn ich ihn verstanden habe. Denn sonst würde ich das Aber nicht verstehen, mit dem der Gedanke eingeleitet wird. Jetzt gibt es zwei Meldungen gleichzeitig. Rechts, links. Fangen wir links an. Dann später rechts. Ja, meine Frage an Sie. Sie haben gesagt, das Proletariat wird als Partei voll und ganz. So, aber wie soll man, sagen wir mal, da dieses System nicht die Probleme löst und das Proletariat, sagen wir mal, doch was zu verlieren hat? Wie soll das eigentlich seine Probleme angehen? Wir haben heute eine Partei bei den Linken, da ist kein Arbeiterführer mehr dabei, da ist entweder Rechtsanwalt oder Gewerkschaftsführer oder der Aufsichtsrat zum Vorsitzenden einer Partei, die nach Steuersenkung schreit mit 14%, die haben als deutsche Kanzlerin und in verschiedenen Lohngehältern gibt es von der obersten Gruppe bis zum unteren. Haben Sie das selbst aufgeführt? Und wie sollen Sie das eigentlich erkennen? Bei aller anderen Liefer. Also Frage, wie soll die Arbeiter, die jetzt so eingehaust und eingegliedert sind in dieses Gemeinwesen, eigentlich erkennen, dass es gegen sie gerichtet ist? Da möchte ich nochmal daran erinnern, dass die Unzufriedenheit ja nicht weniger geworden ist. Es ist doch nicht so, dass wir eine Bevölkerung vor uns hätten, die sagen, im Grunde geht es ums Gold. Ja, das schreibt manchmal die Bildzeitung, aber richtig zum Töten von Unzufriedenheit. An und für sich ist das nicht die allgemeine Meinung, sondern die allgemeine Meinung ist, die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander, weil die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Die allgemeine Meinung ist, es ist verdammt ungerecht, dass Menschen, die ein ganzes Leben lang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, nach einem halben oder einem Jahr in Hartz IV fallen sollen. Es ist ungerecht, dass die Banker, manchmal mit dem blöden Zusatz, die noch nicht mal was geleistet haben in Sachen Akkumulation des Bankkapitals, teure Boni kriegen. Die Leute sind voller Bewusstsein der Ungerechtigkeiten, die herrschen. Insofern fehlt es nicht an Stoff. Mal wichtig, nicht an Stoff dessen, woran der Mensch sich stößt und wo man sich mal damit befassen könnte, wo das herkommt. Jetzt hat der Marxismus hat bloß eines zu bieten. Der hat nur das zu bieten, befasst dich damit, wo es herkommt. Schwer sind die Antworten nicht. Es ist nur die Frage, ob man diese Stellung einnimmt. Befasst dich damit, wo es herkommt. Die ganzen Klagen über die Ungerechtigkeit nehmen nämlich eine genau umgekehrte Stellung ein. Die sagen, das alles wären Verstöße gegen das Gute, das bei uns doch eigentlich schon etabliert ist. Also wer Ungerechtigkeit beklagt, beklagt alles, was ihn ärgert. Mit dem Ton, das bräuchte es doch nicht. Dem möchte ich sagen, da frag dich mal, warum es das gibt. Und nimm nicht gleich die Stellung ein, das ist ein Ausrutscher, das ist ein Systemunfall, das ist ein Versagen oder Fehlverhalten von diesem oder jenem. Vielleicht ist es kein Fehlverhalten, vielleicht ist es kein Versagen. Sondern die notwendige Konsequenz der Interessen, um die es eben geht. Eigentlich sehr einfach, keine große Kunst. Ist auch nicht besonders schwer, das einzusehen. Aber eins ist drin, und das ist der große Springpunkt. All die Argumente, die dazu führen, also die sich damit befassen, die das erläutern, all diese Argumente sagen demjenigen, der das sich vor das geistige Auge stellt, der darüber nachdenkt, sagen ihm, du machst was verkehrt. Du gibst dich dafür her. Du spielst deine Rolle hier. Du kreierst, du schaffst mit deiner Bereitschaft, für das Geld zu arbeiten und gute Arbeit zu liefern. Du schaffst die Macht dir gegenüber, die dir dann all das aufnötigt, worüber du dich beklagst. Es ist die Forderung, kritisiere deine eigene Einkommensquelle, mit der wir über kurz oder lang, man kann ja weit hinten anfangen, bei den Schulnoten und sonst wo, aber über kurz oder lang mündet es bei der Kritik deine eigene Einkommensquelle, an der du festhältst, die du willst, zu der du Ja sagst, die ist der Fehler. Nicht die anderen machen immer Fehler. Sondern du machst ihn, und zwar mit der Einkommensquelle, an der du festhältst. Das ist die Hürde beim Einsehen. Weil nämlich das Argument gegen eine praktische Verwiesenheit ankämpft. Die Leute sind ja tatsächlich darauf verwiesen, die Einkommensquelle zu betätigen. Sie müssen sich ja gezwungenermaßen um ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt kümmern, um das Interesse des Arbeitgebers an ihrer weiteren Beschäftigung. Sie müssen beweisen, dass sie gute Arbeitskräfte sind und so weiter. Das ist ihnen aufgenötigt. Und jetzt kommen wir und sagen, diese deine Einkommensquelle ist der Fehler. Lehn sie ab. Und dann sagen die Leute, was uns oft vor den Fabriken passiert ist. Wir haben 20 Jahre lang vor den Fabriken Flugblätter verteilt und natürlich zu Diskussionen aufgerufen wie diesen und versucht, was zu organisieren. Und oft genug haben Leute gesagt, ich kann mir deine Auffassungen nicht leisten, ich muss arbeiten gehen. Das finde ich stark. Die sagen richtig, weil ich praktisch gezwungen bin, kann ich mir die kritische Distanz im Gedanken nicht leisten. Ich richte meine Gedanken an dem aus, was ich praktisch muss. Und da merkt man, unser Argument ist die Aufforderung, sich dieser Nötigung zu widersetzen. Und da ist eine große Hürde. Wer den Gedanken, wer den Punkt überwindet, für den fällt es nicht sehr schwer, das einzusehen. Es ist nicht schwierig, es ist nicht kompliziert. Es ist nur gegen die eigene Lebenspraxis gerichtet. Die Arbeitskräfte in den Fabriken, die haben uns auch damals immer gesagt, ja, wenn ihr uns sagen könntet, wie wir quasi in unserem Beruf weiterkommen, wenn ihr Angebot wärt, wie ich mit meinem Einkommen weiterkomme, also quasi bessere Einkaufsmöglichkeiten finden, günstigere Schnäppchen, dann das alles, das wäre Hilfe. Aber ihr helft uns zu gar nichts. Und da haben Sie auch recht. Wir helfen Ihnen zu nichts. Außer zu dem, macht euch nichts mehr vor über die Rolle, die ihr hier spielt. Und da merkt man, das ist ein Kampf. Das ist nicht bloß ein Argument, das einzusehen ist leicht oder schwer, sondern das ist ein Kampf gegen einen Willen. Also gut, das war jetzt diese Frage, wie sollen die das einsehen? Das Einsehen ist gar nicht das Problem. Wenn es die Bereitschaft zum Einsehen gibt. Also besteht der Kampf immer drin, zu sagen, ihr seht es ein, ihr richtet euch darauf ein, ihr haltet es, ihr wollt es für vernünftig und jedenfalls irgendwie logisch halten. Wir sagen euch, vernünftig und logisch ist das überhaupt. Und dann sollen Sie sagen, na gut, dann ist es halt unlogisch, dann beuge ich mich halt dem Unvernünftigen. Oder sollen Sie sagen, ja, wenn es nicht vernünftig ist, dann bin ich auch nicht mehr dafür. Anders geht es nicht. Ach ja, genau, rechts. Ja, das Argument, was man doch gehört, ist, Armut gab es schon immer und Armut wird es auch immer geben. Und wenn man sich mal mit jemandem über Konkurrenz unterhält, dann wird doch die Konkurrenz auch eigentlich im Großen und Ganzen akzeptiert, denn die Produkte sollen ja dadurch besser werden. Wa? Und wenn sich jemand Mühe gibt in der Schule und dem Teil ein Studium macht, dann sagt er auch, ich habe mir immer Nagel gerissen, doch mal vielleicht nicht gelernt, warum soll ich nicht später mehr verdienen? Dann nützt es doch auch mit dem Einkommen, wenn man mal sagt, man hat 10 Personen, die haben den gleichen Abschluss, die müssen ja auch nicht unbedingt gleich verdienen, weil das kommt ja darauf an, in welcher Branche sie tätig sind. Da gibt es ja auch Einkommensunterschiede von 20%. Und ja, dann habe ich mal eine Frage. Jetzt ist ja auch ein Buch rausgekommen, wo ein rotes Buch, ein zweites Stück, ist ja in Österreich gewesen, das hat sich ja ganz schön oft verkauft. Da wollte ich mal fragen, ich bin gut, dass vor den 3 Jahren, in welcher Auflage ist denn das jetzt erschienen und hat das auch so ähnliche Verkaufszahlen? Denn es gibt ja viele Proletarier, also hirnabhängig Beschäftigte, und es müssen auch so für 20, 30 Millionen sein, die theoretisch Interesse haben. Naja. Ich weiß nicht, halt ein Unterschied. Das ist halt der Unterschied, von dem ich gerade auch geredet habe. Deutsche Nationalisten mit der Sorge um Deutschland ansprechen und dabei noch auf die Ausländerfeindschaft anspielen. Also du hast doch an das Buch von Sarrazin angespielt. Ja, das wird halt um einiges besser verstanden, als wenn man sagt, schaut euch mal an, wie ihr ökonomisch dasteht. Es wird nicht nur besser verstanden, ja. Es wird vor allem geteilt. Ja. Man hat sich eh schon für etwas entschieden, was man im Sarazin-Buch wiederfindet. Und deshalb liest man das Proletariat nicht, weil da hatte man sich ja dafür entschieden, dass man diesen Weg nicht gehen wollte. Und das ist der Unterschied. Ja. Ansonsten fand ich es ein bisschen unübersichtlich. Ja, was die Frage war. Also, da ist mal was mit Armut, gibt es schon immer, ja, und dann Konkurrenz. Im Moment, was man hört, ist eben von den Leuten, die sagen, ja, Armut ist doch vom Land schon immer, wird es doch immer gehen. Der Satz, gab es schon immer und wird es immer geben, ist einfach eine Weise, wie man für was eine Notwendigkeit, für was eine Unvermeidlichkeit reklamiert, für die man keinen Grund angeben will. Man will nicht sagen, warum es unvermeidlich ist, sondern man sagt, war schon immer so. Der Versuch, eine Notwendigkeit zu behaupten, und dem Inhalt nach kommt keine. Also eine, das sind die müdesten Argumente, die es in der Welt gibt. War schon immer so. Ja, da hat noch jeder junge Mensch gesagt, aber das ist quasi die Weisheit des Alters. Jetzt, dann muss es ja nicht unbedingt so bleiben. So, aber was soll man noch sagen zu dem Satz, Armut gab es schon immer? Ich weiß nicht. Ja, ja, klar. Ja, aber Armut im Kapitalismus gab es in der Tat schon immer. Da ist es nicht besonders verrückt. Wir leben in einer Zeit, die auf enorme Produktivitätssteigerungen zurückschauen kann. Von allem und jedem an nützlichen Krams wird heute erheblich mehr produziert als vor 50 Jahren, erheblich schneller produziert als vor 50 Jahren. Und trotzdem, jetzt auf diesem riesigen Berg von nützlichen Sachen sitzend, entscheidet dieser Staat, ihr, die ihr diesen Reichtum produziert, ihr kommt uns zu teuer. Ihr müsst ärmer werden, weil für euch ist von diesem schönen Riesenhaufen nämlich nichts vorgesehen. Ihr müsst weiter in Armut leben. Und das ist eine Verrücktheit. Ja, und dann gibt es was für Konkurrenz. Die Konkurrenz ist doch auch akzeptiert. Man hört eben schon, dass gesagt wird, die Konkurrenz ist nötig. Dadurch haben wir vernünftige Produkte, die haben gute Qualität, werden und zum Beispiel moderne Gründe, das macht mich auch eingestrengt, habe gelernt und von deutschen Körpern als derjenige, der eben Solar zur Schule anzieht. Also, den Punkt wiederhole ich nochmal: Das Argument Konkurrenz ist doch in Ordnung, Konkurrenz ist gut, denn die sorgt für Effizienz. Es gibt bessere Produkte, es gibt billigere Produkte dadurch, dass die Unternehmen konkurrieren müssen. Und von da aus auch dann der Gedanke in die andere Richtung. Dann ist es aber auch gerecht, wenn die, die mehr leisten, mehr kriegen. Also der Gedanke der Leistungsgerechtigkeit. Echt. Vielleicht lohnt es sich nochmal auf den Gedanken mit der Konkurrenz einzugehen. Es ist natürlich, das hört ja auch jeder, versteht man auch sofort, es ist ein Rechtfertigungsargument, unser Laden ist in Ordnung, denn er hat Konkurrenz und die sorgt ja für Effizienz, für Leistung und damit dafür, dass das rauskommt, wo auch alle was davon haben, ist ja immer noch der Zusatzgedanke. Mal Gedankenexperiment. Was meint man denn mit Konkurrenz sorgt für irgendwas Gutes? Man denkt sich einen Vergleich, nämlich man denkt sich, Privatwirtschaft und Privatanbieter ohne Konkurrenz. Man denkt sich eine Diktatur der Produzenten. Produzenten produzieren natürlich nicht, damit was Nützliches rauskommt, sondern die Vorstellung irgendwie, damit sie die Kundschaft ausschmieren. Die möchten am liebsten der Kundschaft das Geld entziehen und gar nichts hergeben. Und wenn man die Situation hat, dann kann man sagen, Gott sei Dank gibt es Konkurrenz, da muss der eine sich am anderen messen und dann kann man jedenfalls nicht jeden Schund verkaufen. Je nach Armut der Kundschaft ist ja auch Schund das Richtige. Also wenn die Kundschaft arm genug ist, dann ist gerade minderwertige Ware das, womit man diese Kundschaft bedient. Aber jedenfalls der ganze Gedanke, Effizienz, Zweckmäßigkeit der Arbeit und Produktion kommt nur durch Konkurrenz zustande. Lebt davon, dass man erst die Privatproduzenten unterstellt, die gar nichts Nützliches herstellen wollen, sondern die alles Nützliche herstellen, bloß als Mittel ihres Gelderwerbs kennen. Die deswegen, wenn sie könnten, die Konsumenten dauernd bescheißen würden. Und nur dem, der diese Voraussetzung macht, leuchtet dann ein, ja, dann ist aber Konkurrenz ein Segen. An und für sich getrennt davon. Wieso soll es ein Vorteil für eine Gesellschaft sein, dass der eine die Anstrengung, was Zweckmäßiges hervorzubringen, des anderen möglichst kaputt macht? Warum soll das den Reichtum vermehren? Denn Konkurrenz hat ja die Bedeutung, ich konkurriere, drum kauft meine Ware nicht seine. Patentrecht zum Beispiel ist vom Standpunkt einer vernünftigen Planung der Produktion der absolute größte Schwachsinn. Wenn irgendwo was was die Produktion einfacher macht, dann würde man es in einer vernünftigen sozialistischen Planwirtschaft natürlich übermorgen in allen Betrieben, auf die Frau zugreifen kann, einsetzen. Weil dann alle davon mehr haben, dass das Zeug, was man mit diesem Patent, mit dieser technischen Errungenschaft, die eben kein Patent ist, herstellen kann, einfacher und ressourcenschonender hergestellt werden kann. Das wäre vernünftig. In unserer Gesellschaft bedeutet irgendein technologischer Fortschritt nur, dass der das als erster gemacht hat, auf 10 oder ich weiß nicht wie viele Jahre alle anderen davon abhalten kann, das auch einzusetzen und damit einen Sonderprofit einstreichen kann, weil er eben der rechte Inhaber von dieser wissenschaftlichen Leistung ist. Das ist Schwachsinn. Das ist halt, wenn Wissen Eigentum ist. Ne? Und wenn Wissen Mittel des Gelderwerbs sein soll, dann braucht es das auch. Aber das trägt uns jetzt alles ziemlich weit weg von dem Proletariatsthema. Ich meine auch, man merkt ja auch langsam, ist die Geduld der Beteiligten erschöpft. Dann muss man es nicht unbedingt noch länger ausdehnen. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute. Und ich dann bei dir irgendwann anders wieder.